Der Reisende, der durch Massachusetts kommt und an dem Kreuzweg unterhalb der Aylesbury Ranges die falsche Abzweigung einschlägt, gerät in eine merkwürdige, verlassene Gegend. Das Gelände steigt an und die mit wilden Rosen bewachsenen Steinwälle am Rand der staubigen, gewundenen Landstraße rücken immer näher zusammen. Die Bäume in den dichten Waldgürteln erscheinen übernatürlich hoch, und die verhext wirkenden Sträucher, Büsche und Gräser wuchern in einer Üppigkeit, wie man sie nur höchst selten in von Menschen besiedelten Gegenden findet. Gleichzeitig aber sieht man kaum bebaute Felder, und die wenigen scheinen unfruchtbar und dürr zu sein. Einzelne verstreute Gebäude sind alle gleichermaßen von Alter, Schmutz und Verfall gezeichnet. Ohne zu wissen warum, scheut man sich, eine dieser knorrigen, einsiedlerischen Gestalten nach dem Weg zu fragen, die man hier und da auf einer halb zerfallenen Türschwelle oder auf einer der abschüssigen, mit Felsgeröll besäten Wiesen erblickt. Die Leute hier haben etwas so Verschlossenes, ja Verstohlenes, dass man sich unbewusst verbotenen Dingen gegenüber fühlt, mit denen man lieber nichts zu tun hat. Wenn die Straße noch mehr ansteigt und die Berge über den dichten Wäldern in den Blick kommen, verstärkt sich das ungute Gefühl. Die Gipfel sind zu rund und symmetrisch, als dass sie beruhigend und natürlich wirken könnten. Und dann und wann zeichnen sich am Himmel mit überdeutlicher Klarheit die sonderbaren Umrisse der großen Felssäulen ab, von denen die meisten gekrönt sind. Schluchten und Felsspalten von gefährlicher Tiefe durchschneiden den Weg. Senkt sich die Straße wieder, so gelangt man in eine weite Sumpflandschaft, gegen die man instinktiv Widerwillen empfindet, der man beinahe mit Furcht begegnet, wenn gegen Abend Ziegenmelker, dem Auge verborgen, schreien und Feuerfliegen in ganz unnatürlichen Schwärmen hervorschwirren, um zu den heiseren, seltsam eindringlichen Rhythmen der hohlknarrenden Ochsenfrösche zu tanzen. Das schmale, glänzende Band des Miskatonic lässt in unheimlicher Weise an eine nasse Natter denken, wie es sich nicht am Fuße der Berge entlang windet, in denen es entspringt. Wenn die Hügel näher rücken, richtet man seinen Blick unwillkürlich auf die dunkel bewaldeten Hänge, nicht mehr auf die steingekrönten Gipfel. Diese Wälder sind so finster und drohend, dass man wünschte, sie blieben in der Entfernung. Aber es gibt keine Straße, auf der man vor ihnen fliehen könnte. Hinter einer überdachten Brücke entdeckt man ein kleines Dorf, eingezwängt zwischen den Fluss und die senkrechte Wand des Round Mountain, und man sieht mit Verwunderung den Haufen verfaulender Walmdächer, der auf eine frühere architektonische Periode schließen lässt als die der benachbarten Gegenden. Es ist nicht gerade beruhigend, wenn man beim näheren Hinsehen merkt, dass die meisten Häuser verlassen und halb verfallen sind und dass die Kirche mit dem eingestürzten Turm die einzige merkantile Niederlassung in diesem gottfernen Flecken beherbergt. Man misstraut dem finsteren Tunnel der Brücke, aber es führt kein Weg daran vorbei. Hat man sie im Rücken, so kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, ein kaum spürbarer, unheilvoller Geruch wie von aufgetürmtem Moder und der Verwesung von Jahrhunderten liege über der Dorfstraße. Auf jeden Fall ist man erleichtert, wenn man diesen Ort hinter sich lässt und der schmalen Straße um den Fuß der Hügel herum in die Ebene folgt, bis sie wieder auf die Aylesbury Ranges stößt. Hinterher erfährt man dann, man sei in Dunwich gewesen. Fremde besuchen Dunwich so selten wie möglich. Und seit einer gewissen Zeit des Grauens sind alle Wegweiser entfernt worden. Die Landschaft, an normalen ästhetischen Maßstäben gemessen, ist überaus schön, und doch wird sie kaum von Künstlern oder Touristen besucht. 200 Jahre zuvor, da man noch nicht mit Hexenblut, Satans Verehrung und seltsamen Waldwesen Spott trieb, wusste man noch die Gründe, warum man diesen Ort mied. In unserem rationalistischen Jahrhundert, seit das Grauen von Dunwich von denen vertuscht wurde, denen das Wohl der Ortschaft und der Welt am Herzen lag, weichen die Leute ihm aus, ohne genau zu wissen, warum. Vielleicht mag ein Grund der sein, obwohl er nicht für uneingeweihte Fremde gelten kann, dass die Einheimischen heute in widerwärtiger Weise dekadent und weit den Weg des Rückschritts gegangen sind, wie man das so häufig in den Brackwässern Neuenglands findet. So hat sich schließlich eine eigene Rasse mit allen charakteristischen geistigen und physischen Merkmalen von Degeneration und Inzucht herausgebildet. Ein wenig über dem üblichen Grad des Verfalls hielten sich die zwei oder drei wappenführenden Familien von niederem Adel, die 1692 aus Salem hierher gekommen waren, obwohl auch der größere Teil von ihnen tief im Schmutz versunken ist und nur noch der Name an ihre Herkunft erinnert, die sie so schändlich entehrt haben. Einige der Whateleys und Bishops schicken auch heute noch ihre ältesten Söhne nach Harvard oder Miskatonic, obwohl diese kaum wieder zu den geschnitzten Walmdächern zurückkehren, darunter ihre Vorfahren einst geboren wurden. Niemand, auch der nicht, der Näheres über das grauenhafte Geschehen weiß, könnte sagen, was es eigentlich mit Dunwich auf sich hat. Im Jahre 1747 hielt der Reverend Abijah Hordley, der seit kurzem an der Congregational Church in Dunwich wirkte, eine denkwürdige Predigt über die nahe Gegenwart Satans und seiner Mitwesen. In ihr sagte er: Man muss zugeben, dass dieses Heraufbeschwören und Verehren einer höllischen Gefolgschaft grausiger Dämonen ein Ding von zu gemeinem Wissen sind, als dass es einfach geleugnet werden könnte. Ich selbst belauschte vor nicht weniger als 2 Wochen mit eigenen Ohren einen Disput der Unterirdischen vom Hügel hinter meinem Haus, der von solchem Röcheln und Brausen, Seufzen, Kreischen, Knistern und Zischen begleitet war, wie es nicht von dieser Welt sein konnte. Mr. Hoadley verschwand, kurz nachdem er diese Predigt gehalten hatte. Aber ihr Wortlaut, der in Springfield gedruckt wurde, ist noch erhalten. Von Jahr zu Jahr wird über fortgesetztes Rumoren in den Hügeln berichtet, und weder Geologen noch Geomorphologen haben das Rätsel lösen können. Andere Überlieferungen erzählen von fauligen Gerüchen um die Felssäulen oben auf den Hügeln und von rauschenden Luftwesen, die zu gewissen Stunden an bestimmten Stellen auf dem Grund der tiefen Schluchten schwach zu vernehmen seien, während wieder andere von dem Tanzplatz des Teufels reden, einem öden, versenkten Hang, darauf weder Baum, Strauch noch Grashalm wächst. Überdies haben die Einheimischen auch tödliche Furcht vor den Ziegenmelkern, die ihren Ruf an lauen Abenden hören lassen. Man schwört, sie lägen auf der Lauer und warteten auf die Seelen der Sterbenden, und sie stießen ihre schauerlichen Schreie in Einklang mit dem keuchenden Atem des Dahinscheidenden aus. Glückte es ihnen, die fliehende Seele im Augenblick einzufangen, da sie den Körper verlässt, so flatterten sie auf der Stelle unter dämonischem Gekreische davon. Misslänge es, verblassten ihre Stimmen vor Enttäuschung. Diese Geschichten klingen natürlich heutzutage lächerlich. Immerhin sind sie aus uralten Zeiten überliefert. Dunwich ist tatsächlich erstaunlich alt, viel älter als irgendeine der Gemeinden im Umkreis von 30 Meilen. Industrie hat es hier kaum gegeben, und Ansätze dazu im 19. Jahrhundert erwiesen sich als kurzlebig. Am ältesten von allem sind die großen Kreise grob behauener Steinsäulen oben auf den Bergen. Aber sie werden eher den Indianern als den weißen Ansiedlern zugeschrieben. Schädel- und Knochenfunde innerhalb dieser Kreise und um den mächtigen tafelähnlichen Felsen auf Sentinel Hill bestärken den Volksglauben, diese Plätze seien einst die Begräbnisstätten der Pocahontas gewesen. In der Gemeinde Dunwich, in einer großen, nur zum Teil bewohnten Farm unterhalb eines Hügels, von wo aus es zum Dorf 4 Meilen waren und zum nächsten Hof 1,5 Meilen, wurde Wilbur Whateley am 2. Februar 1913 an einem Sonntag um 5 Uhr in der Frühe geboren. Man erinnerte sich an dieses Datum, weil Lichtmess war, was die Bewohner von Dunwich aber sonderbarerweise mit einem anderen Namen benennen, und weil die Geräusche in den Bergen erklungen waren und alle Hunde der Umgebung die Nacht davor ununterbrochen gebellt hatten. Weniger erwähnenswert war die Tatsache, dass die Mutter eine der dekadenten Whateleys war, eine irgendwie entstellt wirkende, wenig anziehende Frau von albinohaftem Aussehen, 35 Jahre alt, die mit ihrem alten, halbverrückten Vater zusammenlebte, über den in seiner Jugend die schrecklichsten Geschichten von Hexenkunst und Zauberei gemunkelt wurden. Niemand wusste, wer der Vater des Kindes war. Aber Lavinia Whateley machte, da das in dieser Gegend nicht als Schande galt, keinen Versuch, das Kind zu verleugnen. Im Gegenteil. Sie schien merkwürdig stolz auf den dunklen, ziegenbockähnlichen Säugling zu sein, der zu ihrem eigenen, widerwärtigen, rosaäugigen Albino-Typ so einen Kontrast bildete. Und man hörte sie lauter rätselhafte Prophezeiungen über seine ungewöhnlichen Kräfte und seine ungeheuerliche Zukunft verkünden. Es sah Lavinia ähnlich, solche Andeutungen zu machen, denn sie war ein einsames Geschöpf, das dazu neigte, bei Stürmen in den Bergen umherzuwandern und versuchte, in den großen, pfeffrig riechenden Büchern zu lesen, die seit 2 Jahrhunderten im Besitz der Whateleys waren und die ihr Vater geerbt hatte. Sie hatte niemals eine Schule besucht, aber sie war angefüllt mit unzusammenhängenden Brocken uralten, überlieferten Wissens, das sie der alte Whateley gelehrt hatte. Die einsam gelegene Farm war immer gemieden worden, da der alte Whateley im Ruf schwarzer Hexenkünste stand. Und der unaufgeklärte, gewaltsame Tod von Mrs. Whateley, zu der Zeit, da Lavinia 12 Jahre alt war, hatte auch nicht gerade dazu beigetragen, den Ort populär zu machen. Von der Umwelt isoliert, liebte Lavinia wilde und grandiose Tagträume und ungewöhnliche Beschäftigung. Das schauderhafte Gekreische in der Nacht, als Wilbur geboren wurde, übertönte sogar das Lärmen in den Bergen und das Heulen der Hunde. Niemand wusste von einem Arzt oder einer Hebamme, die seiner Geburt assistiert hätten. Nachbarn erfuhren erst 1 Woche später von ihm, als der alte Whateley seinen Schlitten durch den Schnee nach Dunwich zog und unvermittelt ein paar Leute ansprach, die vor Osborne's Door herumlungerten. Mit dem alten Mann schien eine Veränderung vorgegangen zu sein. Eine plötzliche Spur von Verschlagenheit hinter der umwölkten Stirn, die ihn fast unbemerkt von einem Objekt in ein Subjekt der Furcht verwandelte, obwohl er nicht von der Sorte war, die sich durch ein ganz gewöhnliches Familienereignis aus der Ruhe bringen lässt. Vor allem zeigte er denselben Stolz, den man später bei seiner Tochter bemerkte. Und was er über die Vaterschaft des Kindes äußerte, das wussten einige der Zuhörer noch Jahre danach. »Ich schäme mich nicht drum, was die Leute sagen. Wenn Lavinis Junge wie sein Vater ausschauen würde, dann würde er gewiss nicht so ausschauen, wie ihr euch das erwartet. Ihr braucht gar nicht glauben, dass ihr die einzigen Leute in dieser Gegend da seid.« Lavinia hat allerhand gelesen und gesehen, wovon andere nur mit der Hand vor dem Mund reden. »Ich schätze, ihr Mann ist genauso gut wie irgendeiner auf dieser Seite von Aylesbury. Und wenn ihr so viel über die Berge wüsstet wie ich, dann würdet ihr drauf kommen, dass ihre Hochzeit mindestens so gut wie eine in der Kirche war.« Die einzige Person, die Wilbur während seines ersten Lebensmonats erblickte, waren der alte Sicaria Whateley von den nicht-dekadenten Whateleys und Earl Sawyers Lebensgefährtin Mamie Bishop. Der Grund für Mamies Besuch war ganz unverhüllt reine Neugierde. Sicaria aber kam mit einem Paar von Alderney-Kühen, die der alte Whateley seinem Sohn Curtis abgekauft hatte. Das war der Beginn einer Reihe von Viehkäufen der Familie des kleinen Wilbur, die erst im Jahre 1928 endete, als das Grauen von Dunwich kam und wieder verschwand. Und doch schien der baufällige Stall der Whateleys zu keiner Zeit mit Vieh überfüllt zu sein. Seltsame Verletzungen, Wunden, die beinahe wie Einschnitte aussahen, schienen das Vieh überdies zu quälen. Und 1 oder 2 Mal innerhalb der ersten Monate glaubten manche Besucher, ähnliche Wunden am Hals des grauhaarigen, unrasierten alten Mannes und seiner schlampigen Tochter zu entdecken. Im Frühling nach Wilburs Geburt nahm Lavinia ihre üblichen Streifzüge durch die Berge wieder auf, und in ihren missproportionierten Armen schleppte sie dabei das dunkelhäutige Kind mit herum. Das Interesse der Öffentlichkeit an den Whateleys nahm ab, als die meisten der Landbewohner das Kind gesehen hatten, und niemand schenkte der schnellen Entwicklung Aufmerksamkeit, die der Neuankömmling von Tag zu Tag durchmachte. Wilburs Wachstum war in der Tat phänomenal. Und eigentlich war niemand unvorbereitet, als er mit 7 Monaten ohne jede Hilfe mit stolpernden Schritten zu laufen begann und nach einem weiteren Monat imstande war, sich fortzubewegen. Ein wenig später, am Abend vor Allerheiligen, wurde ein großer Lichtschein um Mitternacht auf dem Gipfel des Sentinel Hill gesehen, wo der tafelähnliche Stein inmitten der Begräbnisstätte mit den uralten Knochen steht. Erhebliches Gerede begann, als Silas Bishop erzählte, er habe den Jungen zielsicher vor seiner Mutter her den Berg hinauflaufen sehen, etwa eine Stunde bevor das Leuchten bemerkt worden sei. Silas war gerade dabei, seine herumirrenden Fersen zusammenzutreiben, aber er hätte beinahe sein Vorhaben vergessen, als er schemenhaft die beiden Gestalten im trüben Licht ihrer Laternen erblickte. Sie glitten fast geräuschlos durch das Unterholz, und der erstaunte Beobachter vermeinte zu sehen, dass sie völlig unbekleidet waren. Später war er nicht mehr ganz sicher, was den Jungen anging. Es war auch möglich, dass er einen ausgefransten Gürtel und ein paar dunkle, halblange oder lange Hosen getragen hatte. Wilbur wurde in der Folge niemals lebend oder bei Bewusstsein angetroffen, ohne dass sein Anzug bis zum Halse zugeknöpft war. Und es versetzte ihn in Angst und Aufregung, wenn er glaubte, irgendetwas daran sei in Unordnung. In diesem Punkt unterschied er sich ganz beträchtlich von seiner schlampigen Mutter und seinem schmutzigen Großvater, wie man glaubte, bis das Grauen im Jahre 1928 eine nur zu plausible Erklärung ergab. Der Klatsch im nächsten Januar war nur wenig daran interessiert, dass Lavinis schwarze Brut nun im Alter von nur 11 Monaten zu sprechen begonnen hatte. Seine Art zu reden war darum interessant, weil sie zum einen nicht den üblichen Akzent der Gegend hatte und zum anderen das kindliche Gestammel vermissen ließ, das man doch normalerweise bei 3- bis 4-Jährigen antrifft. Der Junge war nicht gerade redselig. Wenn er jedoch sprach, so zeigte er irgendein unbestimmbares Element, das Dunwich und seinen Bewohnern völlig fremd war. Das Befremdliche lag nicht darin, was er sagte, noch in den einfachen Ausdrücken, die er verwendete, schien aber mit seiner Intonation zusammenzuhängen oder mit den inneren Organen, die den gesprochenen Laut hervorbrachten. Auch sein Gesichtsausdruck war wegen seiner Reife bemerkenswert. Er war jedoch trotz seiner intelligenten Züge außerordentlich hässlich. Es lag etwas Boxähnliches, auf jeden Fall Animalisches, in seiner großporigen gelblichen Haut, dem borstigen Kräuselhaar und den seltsam lang herunterhängenden Ohren. Er wurde bald entschieden mehr gehasst als seine Mutter und sein Großvater. Und Mutmaßungen über ihn wurden mit Anspielungen auf die Zauberkünste des alten Whately gewürzt. Damit, wie die Berge einst erbebten, als er den fürchterlichen Namen Yog Sothoth inmitten eines Kreises aus Steinen in die Nacht schrie, mit einem großen geöffneten Buch vor sich in den Händen. Hunde verabscheuten den Jungen, und er war gezwungen, stets auf der Hut zu sein, um sich gegen ihre kläffende Bedrohung zu verteidigen. In der Zwischenzeit kaufte der alte Whately weiterhin Vieh, ohne dass sich jedoch seine Herde sichtbar vergrößerte. Auch schlug er Holz und begann, die bisher unbenutzten Teile des Hauses zu reparieren. Räume unter dem Spitzdach, dessen hinteres Ende direkt auf den felsigen Abhang stieß, dessen 3 am wenigsten zerstörten Räume zu ebener Erde bis jetzt für ihn und seine Tochter ausgereicht hatten. Erstaunliche Kraftreserven müssen in dem alten Mann gesteckt haben, die es ihm ermöglichten, so schwere Arbeit auszuführen. Und obwohl er wie immer wirres Zeug daherredete, so zeigte doch seine Zimmerei kluge Überlegung. Nun, da er das vernachlässigte obere Stockwerk des Hauses in Angriff nahm, bewies er sich als nicht weniger gründlicher Handwerker. Seine Besessenheit zeigte sich, als er alle Fenster in dem verbesserungswürdigen Teil des Hauses mit Brettern vernagelte, obwohl viele erklärten, dass die ganze Renovierung überhaupt ein Wahnsinnsunternehmen sei. Weniger unerklärlich war, dass er noch einen weiteren Raum im Parterre für seinen Enkel ausbaute. Dieses Zimmer sahen einige Beobachter. Niemand jedoch durfte je einen Blick in das fest verschlossene obere Stockwerk werfen. Diese Kammer stellte er mit hohen, schweren Regalen voll, in denen er mit der Zeit allem Anschein nach sorgsam geordnet die modrigen alten Bücher aufstellte, die vorher in wilder Unordnung in irgendwelchen Ecken in den verschiedenen Räumen aufgestapelt waren. »Ich hab sie gebraucht«, murmelte er vor sich hin, als er ein zerrissenes schwarzes Blatt mit einem Brei zu kleben versuchte, den er auf dem rostigen Küchenherd angerührt hatte. Aber der Junge wird sie jetzt besser brauchen können. Er muss sie um sich haben, denn aus ihnen soll er lernen. Als Wilbur im September 1914 ein Jahr und 7 Monate alt war, waren seine Größe und seine Fähigkeiten fast alarmierend. Er war nun so groß wie normalerweise ein 4-jähriges Kind und er sprach fließend und unglaublich klug. Er trieb sich auf den Feldern und Hügeln umher und begleitete seine Mutter auf all ihren Streifzügen. Zu Hause brütete er über den merkwürdigen Bildern und Karten in den Büchern seines Großvaters, und der alte Whately unterrichtete ihn lange geheimnisvolle Abende hindurch. Zu dieser Zeit war die Restaurierung des Hauses abgeschlossen, und wer daran vorbeikam, sah mit Erstaunen, dass eines der oberen Fenster in eine solide Plankentür verwandelt worden war. Das Fenster lag am hintersten Ende des östlichen Giebels und führte direkt auf den Hügel, und niemand konnte sich vorstellen, wozu in aller Welt ein hölzerner Steg daran angebaut war, der zum Boden führte. Als diese Arbeit erledigt war, bemerkten die Leute, dass der alte Geräteschuppen, der seit Wilbers Geburt fest verschlossen war, wieder vernachlässigt wurde. Die Tür schwang hin und her, und als Earl Sawyer einmal aus Zufall hineingeriet, nachdem er den alten Whately wegen eines Viehverkaufs aufgesucht hatte, war er ganz fassungslos über den Geruch, den er dort antraf. Einen Gestank, so behauptete er, wie er ihn nur ein einziges Mal in seinem Leben kennengelernt hatte, und zwar in der Nähe der indianischen Kreise, oben auf den Hügeln, und der nicht von dieser Welt oder von irgendetwas Gesundem, Heilen stammen könne. In den nächsten Monaten geschah nichts Ungewöhnliches, außer dass jeder beschwor, dass die rätselhaften Geräusche in den Bergen langsam, aber beständig zunahmen. Im Mai 1915 waren es Erschütterungen, die selbst die Bewohner in Aylesbury bemerkten, und am Abend vor Allerheiligen darauf vernahm man ein unterirdisches Grollen, das in merkwürdiger Weise mit Flammenerscheinungen, das Treiben dieser Hexen-Whately's, auf dem Gipfel des Sentinel Hill parallel lief. Wilbur wuchs weiterhin so ungeheuerlich, dass er zu Beginn seines 4. Jahres das Aussehen eines 10-Jährigen hatte. Er las begierig, jetzt ohne jede Hilfe, sprach aber immer weniger. Er war in Schweigen gehüllt, und zum ersten Mal begannen die Leute den dämmernden Ausdruck von Bösem in seinem boxähnlichen Gesicht festzustellen. Zuweilen stieß er Worte in unverständlichem Kauderwelsch hervor oder sang in bizarren Rhythmen, die den Zuhörer mit unerklärlichem Grauen erfüllten. Die Abneigung der Hunde ihm gegenüber hatte so weit geführt, dass er gezwungen war, eine Pistole bei sich zu tragen, wenn er ungeschoren die Gegend durchqueren wollte. Die wenigen Besucher des Hauses fanden meist Lavinia alleine im Erdgeschoss, während aus dem vernagelten ersten Stock seltsame Schreie und Fußtritte zu hören waren. Sie wollte nie verraten, was ihr Vater und der Junge dort oben eigentlich taten. Und einmal wurde sie blass und zeigte unnatürliche Angst, als ein Fischhändler aus Spaß an der verschlossenen Tür rüttelte, die zum Treppenhaus führte. Dieser Händler erzählte im Ort, er glaubte, er habe ein Pferd über der Decke trampeln gehört. Die anderen überlegten, dachten an die Tür und den hölzernen Steg und an das Vieh, das so schnell verschwand. Und sie schauderten, als sie sich an Geschichten aus der Jugend des alten Whately erinnerten und an die merkwürdigen Dinge, die aus dem Erdinnern hervorgerufen werden, wenn ein Ochse zum richtigen Zeitpunkt gewissen heidnischen Göttern geopfert wird. Seit kurzem hatte man beobachtet, dass die Hunde jetzt die ganze Whately-Farm genauso hassten und fürchteten, wie sie zuerst nur die Person des jungen Wilbur gehasst und gefürchtet hatten. Der Krieg im Jahre 1917 kam, und Squire Sawyer Whately hatte Schwierigkeiten, eine Anzahl junger Burschen in Dunwich zu sammeln, die für eine militärische Ausbildung geeignet gewesen wären. Die Regierung, die über diese Dekadenz einer ganzen Region entsetzt war, entsandte etliche Offiziere und Psychologen, um den Fall näher zu untersuchen. Das Aufsehen, das diese Untersuchung verursachte, führte die Reporter auf die Spur der Whately's und veranlasste den Boston Globe und den Arkham Advertiser, groß aufgemachte Sensationsartikel über die Frühreife des jungen Wilbur zu schreiben, über die schwarze Magie des alten Whately, über die Regale voll der seltsamen Bücher, das verriegelte Obergeschoss des Farmgebäudes und das Unheimliche der ganzen Gegend und der Geräusche in den Bergen. Wilbur war nun 4,5 Jahre alt, sah aber aus wie ein Junge von 15. Seine Lippen und Wangen waren von dunklem Flaum bedeckt und er befand sich gerade im Stimmbruch. Earl Sawyer führte die Reporter und Kameraleute hinaus zur Whateley Farm und lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den schauerlichen Gestank, der jetzt von dem verschlossenen oberen Stockwerk herabzusickern schien. Es war derselbe Geruch, sagte er, den er in dem verlassenen Geräteschuppen festgestellt habe, und er gleiche den schwachen Dünsten, die er schon manches Mal im Bereich der Steinkreise auf den Bergen wahrgenommen habe. Für die nächsten 10 Jahre versinkt die Geschichte der Whateleys im täglichen Leben einer morbiden Gemeinde, die sich mit ihrer sonderbaren Lebensweise und ihren Orgien in Mainächten und zu Allerheiligen abgefunden hatte. Zweimal im Jahr pflegten sie, große Feuer auf dem Gipfel von Sentinel Hill anzuzünden, wobei das dumpfe Grollen in den Bergen mit immer größerer Gewalt wiederkehrte. Und das ganze Jahr hindurch geschah Merkwürdiges und Unheilvolles auf der einsamen Farm. Im Lauf der Zeit erklärten Beobachter, sie hörten selbst dann Laute aus dem verschlossenen oberen Stockwerk, wenn die ganze Familie sich unten aufhielt. Und man wunderte sich, wie schnell eine Kuh oder ein Ochse für gewöhnlich geopfert wurde. Man sprach schon davon, bei der Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeiten an Tieren Beschwerde einzureichen, aber daraus wurde nichts. Ungefähr im Jahre 1923, als Wilbur ein Junge von 10 Jahren war, dessen Intelligenz, Stimme, Statur und Bartwuchs alle Anzeichen von Reife zeigten, musste das alte Farmgebäude einen zweiten Angriff von Restaurierung über sich ergehen lassen. Diesmal ging es um das Innere des fest verriegelten ersten Geschosses, und aus den Holzteilen, die herumlagen, schloss man, dass der Junge und sein Großvater alle Zwischenwände und sogar den Boden zum Dach herausgenommen und so einen riesigen Raum zwischen dem Erdgeschoss und dem Spitzdach geschaffen hatten. Im Frühling, nach diesem Ereignis, bemerkte der alte Whateley die zunehmende Zahl der Ziegenmelker, die aus der Cold Spring Schlucht kamen, um Abend für Abend vor seinem Fenster zu schreien. Er schien dem große Bedeutung zuzumessen und sagte den herumlungernden Dorfbewohnern vor Osbens, dass er glaube, seine Zeit sei gekommen. »Sie schreien jetzt im Takt mit meinem Atem«, sagte er, »und ich wette, sie lauern bloß drauf, sich meine Seele zu schnappen. Sie wissen, dass ich bald dran bin, und sie wollen sie sich nicht entwischen lassen. Ihr wisst schon, Jungs, wenn ich nicht mehr da bin, ob sie sie gekriegt haben oder nicht. Wenn ja, dann singen sie und lachen sich eins bis zum Morgen. Wenn nicht, dann werden sie ganz still.« Am 1. August 1924 in der Nacht wurde Dr. Hewton aus Aylesbury von Wilbur Whateley dringend verlangt, der mit seinem letzten Pferd durch die Dunkelheit galoppiert war und ihn von Osbens Store aus angerufen hatte. Der Arzt fand den Zustand des alten Whateley sehr bedenklich. Ein unregelmäßiger Herzschlag und sein rasselnder Atem deuteten auf ein nahes Ende hin. Die missgestaltete Albino-Tochter und der seltsam behaarte Enkel standen an seinem Bett, während über ihren Köpfen aus der leeren Halle ein beunruhigendes, gleichmäßiges Schleifen oder Schwingen zu hören war, als ob Wellen an einen Strand schlügen. Dem Doktor grauste jedoch noch mehr vor den schreienden Nachtvögeln draußen. Anscheinend ein unendliches Heer von Ziegenmelkern, die unablässig ihre endlose Botschaft wiederholten, wobei sie in teuflischer Weise mit dem keuchenden Atem des Sterbenden Takt hielten. Es war unheimlich. Gegen 1 Uhr erlangte der alte Whateley das Bewusstsein wieder, und zwischen sein Keuchen mischten sich mühsam hervorgestoßene Worte an seinen Enkel. »Mehr Platz, Willi. Bald noch mehr Platz. Du wächst. Und das wächst schneller. Es wird dich bald retten können, mein Junge. Öffne York Sotot mit dem langen Gesang von Seite 751 die Tore. Du findest ihn in der vollständigen Ausgabe. Und steck dann das Gefängnis an. Kein Feuer aus dem Diesseits kann ihm jetzt noch schaden.« Offensichtlich hatte er vollständig den Verstand verloren. Nach einer Pause, während der die Ziegenmelker draußen ihre Schreie dem geänderten Rhythmus anglichen und Andeutungen von fernen Geräuschen aus den Bergen herüberdrangen, fügte er einen oder zwei Sätze hinzu. »Gib ihm regelmäßig zu essen, Willi. Aber pass auf, wie viel. Lass es nicht zu groß werden. Denn wenn es rausbricht, bevor du Yogg-Sothoth aufgemacht hast, war alles umsonst. Nur sie von drüben können machen, dass es sich vermehrt und dass alles klappt. Nur sie, die Alten, die darauf warten, wiederzukommen.« Aber wieder löste Keuchen seine Worte ab, und Lavinia stieß einen Schrei aus, als die Ziegenmelker den Wechsel mitmachten. Eine Stunde lang veränderte sich nichts, dann kam der letzte rasselnde Atemzug. Dr. Juten zog schrumpfige Lider über die glasigen grauen Augen, als das Lärmen der Vögel unmerklich in Schweigen erstarb. Lavinia schluchzte, aber Wilbur kicherte bloß, während die Berge in der Ferne schwach grollten. »Sie haben ihn nicht gekriegt«, stieß er mit seiner rauen, tiefen Stimme hervor. Wilbur war zu dieser Zeit ein Schüler von erstaunlicher, allerdings absolut einseitiger Bildung, und er war durch seinen Briefwechsel vielen Buchhändlern an fernen Orten bekannt, wo seltene und verbotene Bücher aus alten Tagen aufbewahrt werden. Immer mehr wurde er in der Umgebung von Dunwich gehasst und gefürchtet. Man hatte ihn in Verdacht, dass er etwas mit dem Verschwinden mehrerer Jugendlicher zu tun habe. Er aber konnte stets alle Untersuchungen zum Schweigen bringen, sei es durch die Furcht, die er verbreitete, sei es, dass er Gebrauch von den antiken Goldstücken machte, die wie zu Zeiten seines Großvaters trotz der Viehkäufe nie ausgingen. Er hatte nun ein erschreckend reifes Aussehen, und sein Körper schien, da er die Größe eines normalen Erwachsenen besaß, noch über dieses Maß hinauswachsen zu wollen. Im Jahre 1925, als ein mit ihm korrespondierender Student der Miskatonic University ihn einmal aufsuchte und bleich und verwirrt wieder abreiste, war er ganze 6¾ Fuß groß. All die Jahre hindurch hatte Wilbur seine verwachsene Albino-Mutter mit zunehmender Verachtung behandelt, verbot ihr, ihn in der Mainacht und zu Allerheiligen in die Berge zu begleiten. Und im Jahre 1926 gestand das arme Geschöpf Mammy Bishop, sie habe Angst vor ihm. »Mit ihm ist mehr, als ich dir sagen kann, Mammy«, meinte sie. »Und heute komme ich selbst nicht mehr mit. Ich schwöre bei Gott, ich weiß nicht, was er will oder worauf er aus ist.« An diesem Abend vor Allerheiligen waren die Geräusche in den Bergen lauter als je zuvor, und das Feuer brannte wie jedes Jahr auf Sentinel Hill. Aber die Leute achteten mehr auf das rhythmische Schreien der von der Nacht überraschten Ziegenmelker, die sich um die unbeleuchtete Whateley-Farm gesammelt zu haben schienen. Nach Mitternacht gingen ihre schrillen Laute in ein pandämonisches Gelächter über, das die ganze Gegend erfüllte, und erst gegen Morgen beruhigten sie sich. Dann verschwanden sie, flogen südwärts und wurden für einen ganzen Monat nicht gehört. Was das zu bedeuten hatte, wusste man erst einige Zeit später. Niemand von den Landbewohnern schien gestorben zu sein. Aber die arme Lavinia, der missgestaltete Albino, wurde niemals wiedergesehen. Im Sommer 1927 reparierte Wilbur zwei Schuppen auf dem Hof und schaffte alle seine Bücher und seine Sachen hinüber. Kurz danach erzählte Earl Sawyer bei Osborns, dass schon wieder in der Whateley Farm gezimmert werde. Wilbur vernagelte alle Türen und Fenster im Erdgeschoss und schien die Zwischenwände herauszunehmen, wie er und sein Großvater es schon 4 Jahre zuvor im oberen Stockwerk getan hatten. Er lebte nun in einem der Schuppen, und Sawyer hielt ihn für ungewöhnlich bedrückt und nervös. Die Leute glaubten fest, er wisse etwas über das Verschwinden seiner Mutter, und sie mieden ihn, wo sie nur konnten. Er war jetzt über 7 Fuß groß, und nichts deutete darauf hin, dass sein Wachstum abgeschlossen sei. Im nächsten Winter verließ Wilbur zum ersten Mal die Gegend von Dunwich. Seine Korrespondenz mit der Widener Library in Harvard, der Bibliothek Nationale in Paris, der Universität von Buenos Aires und der Bibliothek der Miskatonic University in Arkham war unbefriedigend verlaufen. Es gelang ihm nicht, das Buch zu bekommen, das er so verzweifelt suchte. So machte er sich schließlich persönlich auf den Weg, abgerissen, schmutzig, bärtig und einen seltsamen Dialekt sprechend, um in einer Ausgabe in Miskatonic Einblick zu erhalten, das von ihm aus am wenigsten weit entfernt war. Fast 8 Fuß groß, mit einem neuen billigen Handkoffer aus Osborne Store, erschien diese dunkle, boxähnliche Chimäre eines Tages in Arkham und verlangte den schaudervollen Band, der in der College-Bibliothek hinter Schloss und Riegel aufbewahrt wurde, das grauenhafte Necronomicon des wahnsinnigen Arabers Abdul al-Razet in Olaus Wormius lateinischer Ausgabe, die im 17. Jahrhundert in Spanien gedruckt worden war. Er hatte nie zuvor eine Großstadt gesehen, fand aber sicher zum Universitätsgelände. Hier ging er tatsächlich achtlos an dem großen, scharfzähnigen Wachhund vorbei, der mit unnatürlicher Wut hinter ihm herbellte und wie wild an seiner Kette zerrte. Wilbur hatte die unschätzbare, aber nicht vollständige Ausgabe von Dr. Dees englischer Version bei sich, die sein Großvater ihm hinterlassen hatte, und erhielt kaum die lateinische Kopie in seinen Händen, als er auch schon die beiden Texte verglich, um eine gewisse Passage zu entdecken, die in seinem eigenen unvollständigen Band auf Seite 751 hätte stehen müssen. So viel konnte er sich nicht enthalten, dem Bibliotheksleiter zu erzählen, eben demselben Gelehrten Henry Armitage, A.M. Miskatonic, der früher auf der Farm gewesen war und der ihn nun mit Fragen bedrängte. Er suche, gestand Wilbur, nach einer Art Formel oder Beschwörung, die den unheilvollen Namen Yog-Sothoth betreffe. Und er sei verwirrt durch die Diskrepanzen und Zweideutigkeiten, die ihm die Suche alles andere als leicht machten. Als er die Beschwörungsformel abschrieb, die er schließlich wählte, warf Dr. Armitage unfreiwillig einen Blick über seine Schulter auf die offenen Seiten, die so furchtbare Bedrohungen auf den Frieden und die Gesundheit unserer Welt enthielten. Man glaube auch nur nicht, so hieß es im Text, den Armitage für sich aus dem Lateinischen übersetzte, der Mensch sei der älteste oder der letzte der Weltbeherrscher, oder Leben und Substanz könnten aus sich heraus bestehen. Die Alten waren, die Alten sind und die Alten werden sein. Nicht in den Räumen, die uns bekannt sind, sondern zwischen ihnen gehen sie gelassen und unbeirrt umher, ohne Dimension und für unsere Augen unsichtbar. Yog-Sothoth kennt das Tor. Yog-Sothoth ist das Tor. Yog-Sothoth ist Schlüssel und Wächter des Tores. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles ist Yog-Sothoth. Man glaube auch nur nicht, so hieß es im Text, den Armitage für sich aus dem Lateinischen übersetzte, der Mensch sei der älteste oder der letzte der Weltbeherrscher, oder Leben und Substanz könnten aus sich heraus bestehen. Die Alten waren, die Alten sind und die Alten werden sein. Nicht in den Räumen, die uns bekannt sind, sondern zwischen ihnen gehen sie gelassen und unbeirrt umher, ohne Dimension und für unsere Augen unsichtbar. Yog-Sothoth kennt das Tor. Yog-Sothoth ist das Tor. Yog-Sothoth ist Schlüssel und Wächter des Tores. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles ist Yog-Sothoth. Er weiß, wo einst die Alten herausbrachen und wo sie wieder herausbrechen werden. Er weiß, wo sie die Felder der Erde beschritten haben, wo sie sie noch heute beschreiten und warum niemand ihre Schritte wahrnehmen kann. An ihrem Geruch kann der Mensch sie zuweilen um sich wissen, aber ihr Aussehen kann kein Mensch kennen, nur in den Zügen derer, die sie auf Erden gezeugt haben. Diese besitzen mannigfache Gestalt vom Ebenbild des Menschen bis zu jener unsichtbaren Masse ohne Anblick und ohne Substanz, die sie ist. Unsichtbar und üble Gerüche verbreitend, wandern sie an verlassenen Orten umher, wo die Worte ausgesprochen und die Riten in ihre Zeiten herübergerufen wurden. Der Wind heult mit ihren Stimmen und die Erde grollt durch ihr Bewusstsein. Sie beugen Wälder und zermalmen Städte, wenn auch weder Wald noch Stadt die Hand wahrnimmt, die zuschlägt. Kadat in der kalten Einöde hat sie gekannt. Und welcher Mensch kennt Kadat? Die Eiswüsten im Süden und die versunkenen Inseln des Ozeans besitzen Steine, in die ihr Siegel eingegraben ist. Wer aber hat je die tiefe eisige Stadt oder den versiegelten Turm erblickt, der mit Seetang und Entenmuscheln geschmückt ist? An ihrem Geruch sollt ihr sie erkennen. Ihre Hand ist an eurer Kehle, und doch seht ihr sie nicht, und ihre Wohnung ist selbst hinter eurer behüteten Türschwelle. Yog-Sothoth ist der Schlüssel zu dem Tor, an dem sich die beiden Sphären begegnen. Der Mensch herrscht nun, wo sie einst herrschten. Sie werden bald herrschen, wo der Mensch jetzt herrscht. Dr. Armitage, der sich beim Lesen an das erinnerte, was er über Dunwich und seine brütenden, geheimnisvollen Wesen, über Wilbur Whately und seine dunkle, schauerliche Aura gehört hatte, die sich bei einer rätselhaften Geburt angefangen bis zu einem Gerücht möglichen Muttermordes verdichtete, fühlte, wie eine Woge von Furcht ihn wie ein Luftzug aus der klammen Kälte eines Grabes erfasste. Der gebeugte, boxgesichtige Riese vor ihm schien wie das Gezücht eines anderen Planeten oder einer anderen Dimension, wie etwas, das nur zum Teil der Menschheit angehört und mit schwarzen Abgründen eines Daseins verbunden ist, das titanischen Trugbildern gleich über alle Sphären von Kraft und Materie, Raum und Zeit hinausreicht. Da hob Wilbur den Kopf und begann in dieser seltsam resonanten Art zu sprechen, die auf einen besonderen, widernatürlichen Bau seiner Stimmbänder schließen ließ. »Mr. Armitage«, sagte er, »ich glaube, ich muss das Buch mit nach Hause nehmen. Da stehen Dinge drin, die ich unter bestimmten Bedingungen ausprobieren muss, die ich hier nicht habe. Und es wäre ein verdammtes Verbrechen, wenn Sie sich an die pedantische Vorschrift halten. Lassen Sie es mich mitnehmen, Sir, und ich schwöre Ihnen, niemand wird es merken. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass ich gut darauf aufpassen werde.« Er unterbrach sich, als er die entschiedene Ablehnung auf dem Gesicht des Bibliothekars sah, und seine ziegenähnlichen Züge nahmen einen listigen Ausdruck an. Armitage, der eben im Begriff war, ihm anzubieten, er könne doch die Passagen herausschreiben, die er benötige, dachte plötzlich an die möglichen Konsequenzen und hielt sich zurück. Die Verantwortung war einfach zu groß, einer derartigen Kreatur den Schlüssel zu so blasphemischen äußeren Sphären zu übergeben. Whately sah, was in dem anderen vorging, und er versuchte leicht hinzuantworten. »Na ja, schön, wenn Sie meinen. Harvard stellt sich vielleicht nicht so an wie Sie.« Und ohne ein weiteres Wort erhob er sich und verließ mit großen Schritten das Gebäude, wobei er in jeder Tür den Kopf einziehen musste. Armitage hörte das wilde Bellen des großen Wachhundes und verfolgte Whately's gorilla-ähnlichen Gang, als er den Teil des Hofes überquerte, den er von seinem Fenster aus sehen konnte. Er dachte an die fantastischen Geschichten, die er gehört hatte. Unsichtbare Dinge, die nicht von dieser Welt waren, zumindest nicht von unserer dreidimensionalen Welt, überfluteten übelriechend und schaurig Neuenglands Täler und brüteten in widerlichen Haufen auf den Gipfeln der Berge. Geahnt hatte er es schon längst. Nun schien er dicht vor der nahen Gegenwart eines schrecklichen, hereinbrechenden Grauens zu sein. Er schloss das Necronomicon mit einem Gefühl des Ekels weg. Der Raum war von einem unheiligen und undefinierbaren Gestank erfüllt. »An ihrem Geruch sollt ihr sie erkennen«, zitierte er. Ja, der Geruch war der gleiche, der ihm schon vor etwas weniger als 3 Jahren auf der Whately Farm übel werden ließ. Noch einmal dachte er an Wilbur, den boxgestaltigen Rätselhaften, und lachte voller Hohn über die Dorfgerüchte um seine Abstammung. »Inzucht«, murmelte er halblaut vor sich hin, »großer Gott, was für Dummköpfe! Aber was für ein Ding! Was für eine verfluchte Einwirkung auf oder außerhalb dieser dreidimensionalen Erde war Wilbur Whately's Vater! Zu Lichtmess geboren, 9 Monate nach der Mainnacht im Jahre 1912, als das Gerede über die merkwürdigen Geräusche in der Erde bis Arkham gelangte, was ging in dieser Mainnacht auf den Bergen umher? Welches Rodmas-Grauen wurde in halbmenschlichem Fleisch und Blut auf die Welt losgelassen?« Während der folgenden Wochen machte sich Dr. Armitage daran, alle möglichen Tatsachen über Wilbur Whately und die gestaltlosen Erscheinungen um Dunwich zu sammeln. Er setzte sich mit Dr. Hewton aus Aylesbury in Verbindung, der dem alten Whately in seinen letzten Stunden beigestanden war, und die letzten Worte des Alten, die der Arzt ihm zitierte, gaben ihm viel zu denken. Ein Besuch in Dunwich war enttäuschend, er konnte nicht viel Neues erfahren, aber eine genauere Betrachtung der Kapitel des Necronomicon, in denen Wilbur so gierig gesucht hatte, schienen neue und schreckliche Hinweise auf Natur, Methoden und Verlangen der üblen Mächte zu geben, die so nebelhaft diesen Planeten bedrohten. Als der Sommer weiter vorschritt, fühlte er dunkel, dass wirklich etwas getan werden müsse, was den lauernden Terror im oberen Miskatonic-Tal und dieses Monstrum anging, das der menschlichen Welt als Wilbur Whately bekannt war. Das Grauen von Dunwich trat in der Zeit zwischen dem 1. August und der Tag- und Nachtgleiche des Jahres 1928 auf. Und Dr. Armitage war einer von denen, die das furchtbare Vorspiel bezeugen konnten. Er hatte in der Zwischenzeit von Whately's grotesker Reise nach Cambridge gehört und von seinen wahnsinnigen Anstrengungen, das Necronomicon aus der Widener Library zu entleihen oder wenigstens Teile daraus abzuschreiben. Diese Bemühungen waren vergeblich, da Armitage alle Bibliothekare, die den schauerlichen Band besaßen, mit äußerster Eindringlichkeit gewarnt hatte. Wilbur hatte sich in Cambridge entsetzlich nervös gezeigt, begierig auf das Buch, doch fast in gleicher Weise unruhig, wieder nach Hause zu reisen, so als fürchte er irgendwelche Konsequenzen, wenn er zu lange abwesend war. Zu Anfang des Monats trat ein, was Armitage halb erwartet hatte. In den frühen Morgenstunden des 3. August wurde er plötzlich durch das wilde, grimmige Bellen des wütenden Wachhundes auf dem College-Hof geweckt. Tiefes, furchtbares, halb wahnsinniges Grollen und Knurren folgte darauf. Es steigerte sich, aber mit grässlich bedeutungsvollen Pausen dazwischen. Dann erscholl ein Schrei aus einem ganz anderen Rachen. Ein Schrei, der nicht von einem Lebewesen dieser Erde, überhaupt nicht von dieser Erde stammen konnte. Armitage, der sich hastig etwas überwarf und über die Straße und den Rasen zum College-Gebäude hinübereilte, sah, dass andere noch vor ihm da waren, und er hörte die Alarmglocke in der Bibliothek schrillen und bemerkte ein offenes Fenster, schwarz und gähnend im Mondlicht. Was es auch war, es hatte sich jedenfalls Eintritt verschafft, denn das Bellen und Kläffen, das nun in ein schwaches Knurren und Stöhnen überging, kam zweifellos von drinnen. Irgendein Instinkt warnte Armitage, dass das, was hier vor sich ging, nichts für unvorbereitete Augen war, und er schob autoritär die Menge zurück, als er die Tür zur Vorhalle aufschloss. Er entdeckte Professor Warren Rice und Dr. Francis Morgan, denen er beiden von seinen Vermutungen und bösen Ahnungen erzählt hatte. Ihnen winkte er, ihm zu folgen. Die Laute da drinnen waren bis auf ein monotones Jaulen des Hundes fast gänzlich verstummt. Aber Armitage nahm nun mit plötzlichem Stutzen den lauten Chor der Ziegenmelker im Gebüsch war, deren abscheuliches, rhythmisches Kreischen wie im Gleichklang mit den letzten Atemzügen eines Sterbenden ertönte. Das Gebäude war von einem fürchterlichen Gestank erfüllt, den Dr. Armitage nur zu gut kannte, und die drei Männer eilten durch die Halle auf den kleinen Lesesaal zu, aus dem das Jaulen kam. Für eine Sekunde wagte niemand, das Licht anzuknipsen. Dann raffte Armitage seinen ganzen Mut zusammen und griff nach dem Schalter. Einer der drei, wer es nicht gewiss, schrie laut auf vor dem, was sich da zwischen umgestoßenen Tischen und Stühlen vor ihnen ausbreitete. Das Ding, das gekrümmt in einer übel riechenden Lache grünlich-gelben Bluts und teeriger Ekligkeit lag, war fast 9 Fuß groß. Der Hund hatte ihm alle Kleider und Teile der Haut heruntergerissen. Es war nicht tot, sondern zuckte schweigend und in Krämpfen, während seine Brust sich in schauerlichem Einklang mit den wahnsinnigen Schreien der wartenden Ziegenmelker draußen senkte und hob. Teile von Schuhleder und von Kleidung waren im ganzen Raum verstreut, und direkt unter dem Fenster lag ein leerer Segeltuchsack, der offensichtlich dort fallen gelassen worden war. Neben dem Tisch in der Mitte lag ein Revolver, der nicht abgefeuert worden war, auf dem Boden. Das Ding selbst jedoch verdrängte im Augenblick alle anderen Bilder. Es war ohne jeden Zweifel zum Teil menschlich, mit den Händen und dem Kopf eines Mannes, und das boxähnliche, kinnlose Gesicht trug den Stempel der Whately's. Aber der Rumpf und die unteren Teile des Körpers waren so ungeheuerlich missgebildet, dass nur reichliche Kleidung ihm ermöglicht haben konnte, ungeschoren auf dieser Erde zu existieren. Oberhalb der Taille war es halbmenschlich, obwohl seine Brust, auf der noch immer die aufgerissenen Klauen des Hundes wachsam ruhten, die lederähnliche, netzartige Haut eines Krokodils oder Alligators besaß. Der Rücken war gelb und schwarz gescheckt und erinnerte schwach an gewisse schuppige Schlangen. Unterhalb der Gürtellinie wurde es jedoch ganz grauenhaft. Hier endete jede menschliche Verwandtschaft. Die Haut war dicht von zottigem schwarzem Fell bedeckt. Auf jedem der Hüftknochen saß in einer mit Wimpernhärchen besetzten Höhle so etwas wie ein rudimentäres Auge, während anstelle eines Schwanzes eine Art Rüssel oder Fühler mit blutroten Ringmarkierungen herabhing, mit allen Anzeichen eines unterentwickelten Mundes oder Halses. Die Glieder ähnelten, abgesehen von ihrer schwarzen Behaarung, im Groben den Hinterpranken prähistorischer Riesensaurier und endeten in furchigen, dickadrigen Pfoten, die weder Hufe noch Klauen waren. Als die Gegenwart der drei Männer das sterbende Ding aufstörte, begann es zu murmeln, ohne den Kopf zu wenden oder zu heben. Dr. Armitage schrieb nicht mit, was es sagte, versicherte aber glaubhaft, es sei nichts Englisches gewesen. Anfangs schienen die Silben fern von jeder Verwandtschaft mit irgendeiner Sprache der Erde, gegen Ende aber verstand man unzusammenhängende Fetzen, die offensichtlich aus dem Necronomicon stammten. Diese Fragmente, soweit Armitage sich erinnert, hießen etwa folgendermaßen: Ngai, Naga, Bukshogog, Ya, Yoxotot, Yoxotot. Sie endeten im Nichts, als die Ziegenmelker in rhythmischem Crescendo unheiliger Vorwegnahme kreischten. Dann brach das Keuchen ab. Und der Hund hob seinen Kopf in einem langgezogenen, traurigen Jaulen. Eine Veränderung ging mit dem gelben Boxgesicht des gebrochenen Dings vor. Die großen, schwarzen Augen fielen in schrecklicher Weise ein. Vor dem Fenster waren die Schreie der Ziegenmelker plötzlich erstorben. Und durch das Murmeln der wartenden Menge drang panisches Flattern und Flügelschlagen. Gegen das Mondlicht zeichneten sich große Wolken dieser Vögel ab, die vor dem, was sie sich als Beute erhofft hatten, in Todesfurcht flohen. Plötzlich sprang der Hund mit einem Satz auf, gab ein erschrecktes Bellen von sich und stürzte durch das Fenster, durch das er hereingekommen war. Ein Schrei erhob sich aus der Menge und Dr. Armitage rief den Männern zu, dass bis zum Eintreffen der Polizei oder eines Arztes niemand eingelassen werden dürfe. Er war erleichtert, dass die Fenster zu hoch waren, als dass man von draußen hätte hereinsehen können, und zog sorgfältig die Vorhänge zu. In der Zwischenzeit waren zwei Polizisten erschienen, und Dr. Morgan, der ihnen in der Vorhalle entgegenkam, bat sie dringend in ihrem eigenen Interesse, so lange nicht den gestankerfüllten Lesesaal zu betreten, bis der Arzt kam und das ausgestreckte Ding zugedeckt werden konnte. Währenddessen gingen grauenvolle Veränderungen auf dem Boden vor sich. Es ist an dieser Stelle überflüssig zu beschreiben, in welchem Maß und Verhältnis das Ding vor den Augen von Dr. Armitage und Professor Rice schrumpfte und sich auflöste. Aber so viel sei gesagt, dass von der äußeren Gestalt von Gesicht und Händen abgesehen, das menschliche Element in Wilbur Whately tatsächlich sehr gering gewesen sein muss. Als der Arzt kam, war bloß noch eine ekle weiße Masse am Boden, und der monströse Geruch hatte sich fast ganz verflüchtigt. Anscheinend hatte Whately weder eine Schädeldecke noch ein Skelett besessen. Er war mehr seinem unbekannten Vater nachgeraten. Doch war all das nur der Prolog zu dem Grauen von Dunwich. Die Formalitäten wurden von verwirrten Beamten erledigt, abnorme Details wurden streng vor Presse und Öffentlichkeit geheim gehalten, und man entsandte Männer nach Dunwich und Aylesbury, die nach seinem Besitz sehen und etwaige Erben des verstorbenen Wilbur Whately feststellen sollten. Sie trafen die Gegend in großer Aufregung an, zum einen wegen des zunehmenden Rumorens in den kuppelartigen Bergen, zum anderen wegen des ungewöhnlichen Gestanks und den schwingenden, schleifenden Lauten, die ohne Ende aus dem großen, leeren Gehäuse drangen, Whately's vernageltem Farmgebäude. Earl Sawyer, der während Wilbers Abwesenheit nach dem Pferd und dem Vieh gesehen hatte, war von einer bedauerlich ernsten Nervenkrise befallen. Die Beamten ersannen alle möglichen Entschuldigungen, um nicht diesen geräuschvollen, verriegelten Ort betreten zu müssen, und sie waren erleichtert, als sie die Untersuchung der Wohnräume des Verstorbenen, der reparierten Schuppen, auf einen einzigen Besuch beschränken konnten. Sie schickten einen schwerfälligen Bericht an den Gerichtshof in Aylesbury Und noch heute werden im oberen Miskatonic-Tal zwischen den zahllosen Whateleys, den Dekadenten wie den Nicht-Dekadenten, Prozesse um die Erbschaft geführt. Ein fast endloses Manuskript in seltsamen Zeichen, das in ein großes Hauptbuch geschrieben war und wegen der Zwischenräume und der verschiedenartigen Tinten und Schrift auf etwas wie ein Tagebuch schließen ließ, stellte für die, die es auf dem Schreibtisch fanden, ein verwirrendes Rätsel dar. Nach einer Woche sandte man es gemeinsam mit der Sammlung der merkwürdigen Bücher an die Miskatonic University, um es untersuchen und nach Möglichkeit übersetzen zu lassen. Aber selbst die besten Linguisten sahen bald, dass es kein leichtes sein würde, es zu entschlüsseln. Von dem alten Gold, mit dem Wilbur und der alte Whateley regelmäßig ihre Schulden bezahlt hatten, ist noch immer keine Spur entdeckt worden. Am Abend des 9. September brach das Grauen los. Die Geräusche in den Bergen waren ganz deutlich zu hören und die Hunde bellten die Nacht durch wie toll. Frühaufsteher nahmen am 10. einen ganz speziellen Gestank in der Luft wahr. Gegen 7 Uhr wetzte Luther Brown, George Corys gemieteter Viehbursche, wie vom Teufel gehetzt von der Ten-Acre-Wiese weg, wo er die Kühe gehütet hatte. Er war von Furcht verzerrt, als er in die Küche stolperte. Und im Hof draußen brüllte und muhte die um nichts weniger erschreckte Herde erbärmlich, die dem Jungen in Panik gefolgt war. Unter Keuchen und Stammeln versuchte Luther seine Geschichte Mrs. Cory beizubringen. »Da oben, auf der Straße hinter dem Tal, da ist was gewesen, Mrs. Cory. Es riecht wie Schwefel. Und die ganzen kleinen Bäume und Büsche sind zur Seite gedrückt, wie wenn dort ein Haus entlang gerutscht wäre. Aber das ist lang nicht das Schlimmste. Da sind Abdrücke auf dem Weg, Mrs. Cory. Große, runde Abdrücke, wie von Fässern. Alles eingedrückt, wie die Spuren von einem Elefanten. Nur viel mehr, als ein Tier mit 4 Füßen hinterlassen haben könnte. Ich sah 1 oder 2, bevor ich wegrannte, und jede war von Linien bedeckt, die alle von einem Punkt ausgingen, wie wenn Fächer aus Palmblättern, aber 2 oder 3 Mal so groß, in den Weg gedrückt worden wären. Und der Gestank war fürchterlich, wie auf der Farm vom Hexen Whateley.« Hier stockte er und schien aufs Neue unter der Furcht zu erschauern, die ihn in die Flucht gejagt hatte. Mrs. Cory, die nichts mehr aus ihm herausholen konnte, begann, die Nachbarn anzutelefonieren. Als sie Sally Sawyer an den Apparat bekam, die Haushälterin von St. Bishop, der Nachbarfarm der Whateleys, war es an ihr zuzuhören, anstatt zu erzählen. Denn Sallys Junge Chauncey, der einen leichten Schlaf hatte, war auf dem Hügel hinter der Whateley-Farm gewesen und war zu Tode erschreckt zurückgerannt, nachdem er einen Blick auf die Weide geworfen hatte, auf der Mr. Bishops Kühe die ganze Nacht gewesen waren. »Ja, Mrs. Cory«, kam Sallys zitternde Stimme durch den Draht. »Chauncey ist gerade nach Hause gekommen und hat vor Angst kaum ein Wort herausgebracht. Er behauptet, das Haus vom alten Whateley sei auseinandergeborsten und Balken legen rundherum, wie wenn eine Ladung Dynamit drinnen hochgegangen wäre. Nur der Fußboden im Erdgeschoss sei noch ganz. Der sei von sowas wie Teer bedeckt, der furchtbar stinkt und von oben heruntertropft. Und im Hof sollen Spuren sein.« »Riesig runde Spuren, größer als ein Hundekopf, und klebrig sind sie, vom selben Zeug, das auch im gesprengten Haus war. Chauncey sagt, sie führen auf die Weide, und dort sei das Gras in den Boden gestampft, und die Steinmauern seien eingedrückt, wo die Spuren entlang gingen. Und Mrs. Cory, er sagt, dass er nach Seths Kühen sehen wollte, erschrocken wie er war, und dass er sie auf der oberen Weide gleich daneben, wo der Teufel tanzt, in einem schrecklichen Zustand gefunden habe. Die Hälfte von ihnen ist einfach verschwunden und beinahe der ganze Rest hat Wunden und Verletzungen, als seien ihnen das Blut ausgesaugt worden. Genau wie das Vieh vom Whateley, seit Lavinias schwarze Brut auf die Welt gekommen war. Chauncey hat nicht genau gesehen, wohin die Spuren nach der Weide gehen, aber er glaubt, dass sie zur Straße durch die Schlucht zum Dorf führen. Ich sage Ihnen, Mrs. Cory, da draußen ist etwas, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass der verfluchte Wilbur Whateley, der nur das Ende gefunden hat, das er verdient hat, die Ursache dazu war. Er war ja selbst kein richtiger Mensch, das sage ich immer wieder. Und ich glaube jetzt wahrhaftig, er und der alte Whateley haben in dem zugenagelten Haus etwas aufgezogen, das noch weniger menschenähnlich ist als er. Es hat schon immer um Dunwich unsichtbare Dinge gegeben, lebende Dinge, die nicht menschlich und für den Menschen nicht gut sind. Letzte Nacht hat es wieder in den Hügeln rumort, Und Chauncey konnte gar nicht schlafen, so laut haben die Ziegenmelker geschrien. Und dann glaubte er, er höre ein entferntes Geräusch aus der Richtung der Hexen-Whateleys. Ein Splittern und Krachen von Holz, als würde dort eine große Kiste geöffnet. Das war's. Und er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und kaum war er heute Morgen auf, hat er sich gleich auf den Weg zur Whateley Farm gemacht, um zu sehen, was da los war. Er hat genug gesehen, das sage ich Ihnen, Mrs. Corey. Und ich bin sicher, dass etwas Schreckliches dort lauert. Gott allein weiß, was es sein mag. Und dass meine Zeit gekommen ist. Hat Ihr Luther bemerkt, wohin die Spuren führen? Nein? Wenn Sie auf der Straße zur Schlucht waren und noch nicht bei Ihnen sind, Mrs. Corey, dann wette ich, dass Sie in die Schlucht selbst hineingehen. Ja, das glaube ich bestimmt. Ich sag ja immer, dass es in der Cold Spring Schlucht nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Ziegenmelker und die Feuerfliegen kommen mir nicht so vor, als wären sie von Gott geschaffen. Und man munkelt, man könne seltsames Umherhuschen und Murmeln in der Luft hören, wenn man an der richtigen Stelle zwischen dem Felsabhang und Bear's Den steht. Bis Mittag waren 3/4 der Männer und Burschen von Dunwich auf den Wiesen zwischen der Whateley Farm und der Schlucht versammelt und betrachteten voller Grauen die monströsen Abdrücke, das verstümmelte Vieh, das merkwürdige, ekle Wrack des Farmgebäudes und die geknickte, verfilzte Vegetation auf den Feldern und an den Straßenrändern. Was immer auf die Welt losgebrochen war, es hatte sicherlich seinen Weg in die große, finstere Schlucht genommen, denn auf dem Weg dahin waren die Bäume abgebrochen oder umgestürzt und eine gewaltige Spur war in das Unterholz am Rande des Abgrunds eingedrückt. Es war, als wäre ein Haus wie eine Lawine durch das Pflanzengewucher die fast senkrechte Böschung hinabgerutscht. Kein Laut drang von unten hoch, nur ein schwacher, unbestimmbarer Gestank. Und es ist nicht weiter zu verwundern, dass die Männer lieber am Rand der Schlucht Halt machten und sich berieten, als hinunterstiegen. Die 3 Hunde, die die Männer begleiteten, hatten anfangs wütend gekläfft, wurden aber immer stiller, je mehr sie sich der Schlucht näherten. Irgendjemand rief die Aylesbury Transcript an und berichtete über die Vorfälle, aber der Herausgeber, der unglaubliche Stories aus Dunwich gewohnt war, verfasste nur ein paar ironische Zeilen darüber. Eine Notiz, die kurze Zeit später von der Associated Press übernommen wurde. Am Abend trennten sie sich und jeder verbarrikadierte so fest wie nur möglich sein Haus und seine Scheunen. Überflüssig zu erwähnen, dass das Vieh nicht auf den Weiden gelassen wurde. Gegen 2 Uhr morgens schreckte ein furchtbarer Gestank und das wilde Kläffen der Hunde die Bewohner von Elmer Frys Farm auf, die am östlichen Rand der Schlucht liegt. Und alle waren sich einig, draußen ein dumpfes Schwingen oder Schleifen zu vernehmen. Mrs. Fry schlug vor, die Nachbarn anzurufen, und Elmer wollte gerade zustimmen, als das Krachen von splitterndem Holz ihre Überlegungen abschnitt. Es kam offensichtlich von der Scheune, und gleich darauf folgte ein schreckliches Muhen und Stampfen des Viehs. Die Hunde geiferten und drängten sich an die schreckensstarren Familienmitglieder. Fry zündete ganz gewohnheitsmäßig eine Laterne an, aber er wusste, dass es den Tod bedeutete, ginge er auf den dunklen Hof hinaus. Die Kinder und Frauen wimmerten leise vor sich hin, hüteten sich zu schreien aus irgendeinem dunklen Urinstinkt, der ihnen sagte, dass ihr Leben im Augenblick von Stillschweigen abhing. Am nächsten Tag befand sich die ganze Gegend in Panik. Und die Leute betrachteten erschreckt den Ort, wo das teuflische Ding gewütet hatte. 2 titanische Pfade der Zerstörung erstreckten sich zwischen der Schlucht und der Fry Farm. Monströse Spuren bedeckten den nackten Erdboden und die eine Seite der alten roten Scheune war vollkommen eingedrückt. Von dem Vieh fand man nur 1/4, einen Teil davon in grauenhaftem Zustand, und die Tiere, die noch lebten, mussten erschossen werden. Earl Sawyer schlug vor, um Hilfe aus Aylesbury oder Arkham zu bitten, aber die anderen hielten das für zwecklos. Der alte Zebulon Whateley aus einer Seitenlinie, die zwischen Gesundheit und Dekadenz schwankte, machte dunkle, fantastische Andeutungen über Riten, die man oben auf den Hügeln praktizieren müsse. Dunkelheit senkte sich auf das Land, und die Menschen waren zu gelähmt, um wirkliche Verteidigungsmaßnahmen zu treffen. In einigen Fällen sammelten sich verwandte Familien unter einem Dach und wachten gemeinsam im Dunkeln. Aber sonst beschränkte man sich darauf, wie in der Nacht zuvor, alles zu verbarrikadieren und geladene Flinten und Mistgabeln bereitzulegen, obgleich jeder wusste, wie hilflos und ohne Wirkung das sein würde. Bis auf leises Rumoren in den Hügeln ereignete sich jedoch nichts. Und als der Tag anbrach, gab es viele, die hofften, der Schrecken sei ebenso schnell wieder verschwunden, wie er aufgetaucht war. Als der Abend wieder nahte, verbarrikadierten die Farmer abermals ihre Häuser. Nur wenige suchten bei Verwandten Schutz. Am nächsten Morgen berichteten die Fries und die Bishops über Unruhe unter den Hunden, seltsame Laute und entfernten Gestank. Und die Männer entdeckten voll Grauen eine neue Fährte der monströsen Abdrücke auf der Straße, die um Sentinel Hill herumführt. Wie zuvor waren die grasbewachsenen Straßenränder von dem blasphemischen massiven Grauen gezeichnet. Und die gewaltige Schleifspur nach zwei Richtungen ließ vermuten, dass der wandelnde Berg aus der Cold Spring Schlucht gekommen war und denselben Weg wieder zurückgenommen hatte. Am Fuß des Hügels führte ein 30 Fuß breiter Pfad niedergemähten Gesträuchs und zerdrückter Schösslinge geradewegs in die Höhe. Und die Männer waren starr vor Entsetzen, als sie sahen, dass selbst allersteilste Abhänge nicht von der unerbittlichen Spur verschont wurden. Was immer das Grauen sein mochte, es war imstande, eine glatte, fast senkrechte Felswand hinaufzusteigen. Und als die Männer auf gefahrloseren Wegen zum Gipfel gelangten, sahen sie, dass die Spur dort endete oder vielmehr umkehrte. Hier hatten die Whateleys gewöhnlich ihre teuflischen Feuer entzündet und ihre satanischen Rituale um den tafelähnlichen Felsen vollzogen. Nun bildete eben dieser Stein den Mittelpunkt einer von dem gebirgigen Grauen niedergewalzten Fläche, und seine leicht konkave Oberfläche nahm eine zähe, übelriechende Masse von derselben tärigen Klebrigkeit auf, wie man sie auf dem Boden der zerstörten Farm bemerkt hatte, von wo das Grauen seinen Ausgang genommen hatte. Die Männer blickten einander an und murmelten. Dann schauten sie den Hang hinunter. Offensichtlich hatte das Grauen fast den gleichen Weg wieder zum Abstieg genommen, auf dem es sich hinaufbewegt hatte. Überlegungen waren sinnlos. Verstand, Logik und die üblichen Begriffe von Motivierung waren auf den Kopf gestellt. Die Nacht zum Freitag fing an wie alle anderen, endete aber weitaus weniger glücklich. Die Ziegenmelker in der Schlucht hatten mit so ungewöhnlicher Eindringlichkeit gerufen, dass viele nicht in den Schlaf finden konnten, und gegen 3 Uhr morgens schrillten plötzlich alle Telefone, die einen gemeinsamen Anschluss hatten. Die den Hörer abhoben, hörten eine vor Angst wahnsinnige Stimme schreien: »Hilfe! Oh mein Gott!« Und einige glaubten, ein lautes Krachen vernommen zu haben, bevor die Stimme abbrach. Nichts darauf folgte. Niemand wagte, etwas zu unternehmen, und bis zum Morgen rätselte man, woher der Anruf gekommen sein mochte. Dann telefonierten diejenigen, die ihn gehört hatten, einen Teilnehmer nach dem anderen an, und sie stellten fest, dass als einzige die Fries nicht antworteten. Die grauenhafte Wahrheit stellte sich eine Stunde später heraus, als eine in aller Eile zusammengestellte Schar bewaffneter Männer zur Farm am Rand der Schlucht hinauseilte. Es war furchtbar, allein kaum eine Überraschung. Wieder gab es Schleifspuren und monströse Abdrücke, aber von einem Gebäude konnte keine Rede mehr sein. Es war eingedrückt wie eine Eierschale, und inmitten der Ruinen war nichts Lebendes oder Totes zu entdecken. Nichts als ekler Gestank und tärige Klebrigkeit. Die Elmer Fries aus Dunwich waren ausgelöscht. In der Zwischenzeit hatte sich hinter den verschlossenen Türen eines Arbeitszimmers in Arkham eine stillere, aber noch beunruhigendere Phase des Grauens gezeigt. Das merkwürdige Protokoll oder Tagebuch Wilmer Whateleys, das man der Miskatonic University übergeben hatte, um es übersetzen zu lassen, verursachte unter den Gelehrten alter wie neuerer Sprachen Aufregung und Verblüffung. Denn obwohl die Buchstaben eine gewisse Ähnlichkeit mit einem groben Arabisch aufwiesen, das in Mesopotamien gebräuchlich war, wussten selbst Autoritäten auf diesem Gebiet nichts mit ihnen anzufangen. Schließlich einigten sich die Linguisten darauf, dass der Text in einem künstlichen Alphabet geschrieben sei, also eine Geheimschrift darstelle, aber keine der gewöhnlichen Methoden kryptografischer Entzifferung, lieferte ein positives Ergebnis, selbst wenn man die verschiedensten Sprachen annahm, die der Verfasser möglicherweise benutzt hatte. Auch die alten Bücher aus Whateleys Besitz konnten kein Licht in die Angelegenheit bringen. Eines von ihnen, ein gewichtiger Band mit einer eisernen Klammer, war wieder in einem unbekannten Alphabet verfasst, diesmal einem ganz anderen. Es glich am ehesten noch dem Sanskrit. Das alte Tagebuch wurde schließlich Dr. Armitage anvertraut, nicht nur, weil er besonderes Interesse an dem Whateley-Fall hatte, sondern weil er auch im Rufe linguistischer Gelehrsamkeit und der Kenntnis mystischer Formeln aus früheren Zeiten stand. Armitage kam der Gedanke, das Alphabet werde ausschließlich und geheim von gewissen verbotenen Kulten benutzt, die aus früheren Zeiten zu uns herabgestiegen sind und die verschiedenartigsten Formen und Traditionen von den Hexenmeistern der sarazenischen Welt übernommen haben. Das jedoch hielt er gar nicht für wesentlich. Was sollte er mit dem Ursprung der Symbole, wenn sie, wie er vermutete, den Code einer modernen Sprache darstellten? Er war angesichts der Länge des Textes überzeugt, dass der Verfasser die Mühe gescheut haben würde, eine andere Sprache als seine eigene zu benutzen, von gewissen besonderen Formeln und Beschwörungen vielleicht abgesehen. Daher ging er an das Manuskript mit der Voraussetzung heran, dass der Hauptteil in Englisch verfasst sei. Dr. Armitage wusste nun, da seine Kollegen mehrfach gescheitert waren, dass das Rätsel äußerst schwierig und komplex war und dass kein simpler Lösungsweg auch nur einen Versuch lohnte. Den ganzen August hindurch beschäftigte er sich mit nichts anderem als mit kryptografischer Kunde. Er schöpfte die Quellen seiner Bibliothek bis aufs Letzte aus. Und er gelangte immer mehr zu der Überzeugung, er habe es mit einem jener scharfsinnigen, kunstvoll erdachten Kryptogramme zu tun, in denen viele verschiedene Listen einander entsprechender Buchstaben wie in einer Multiplikationstabelle angeordnet sind und bei dessen Entzifferung man eines willkürlichen Schlüsselwortes bedarf, das nur Eingeweihte kennen. Die älteren Werke erwiesen sich als nützlicher für sein Problem, und Armitage schloss daraus, dass der Code uralt sein müssen und zweifellos durch eine Kette von mystischen Benutzern weitergegeben worden war. Schon einige Male glaubte er sich kurz vor der Lösung, wurde dann aber durch irgendein unvorhergesehenes Hindernis wieder zurückgeworfen. Schließlich begannen sich Anfang September die Wolken zu lichten. Gewisse Buchstaben aus gewissen Stellen des Manuskripts traten klar und unmissverständlich hervor, und es wurde offenbar, dass der Text tatsächlich in Englisch verfasst war. Am Abend des 2. September war die letzte Schranke überwunden und Dr. Armitage las zum ersten Mal einen längeren Abschnitt aus den Annalen Wilbur Whateleys. Es handelte sich tatsächlich, wie alle vermutet hatten, um ein Tagebuch. Und es war in einem Stil geschrieben, der deutlich die verwirrte, okkulte Bildung und die allgemeine Unwissenheit des seltsamen Wesens zeigte, das es geschrieben hatte. Schon die erste lange Passage, die Armitage entzifferte, datiert vom 26. November 1916, war aufs Äußerste erregend und beunruhigend. Sie war von einem 3,5-jährigen Kind geschrieben, das, wie sich der Gelehrte erinnerte, das Aussehen eines 12- oder 13-Jährigen besaß. Heute den Aklo für Sabaoth gelernt, hieß es, den ich nicht mag, weil die Antwort von dem Hügel kommt und nicht aus der Luft. Das Ding oben ist mir mehr voraus, als ich geglaubt hätte, und es sieht nicht so aus, als besäße es viel menschliches Gehirn. Elam Hutchins Collie, Jack, erschossen, als er mich beißen wollte. Elam hat gesagt, er würde mich töten, wenn ich es wagte. Ich wette, er wird es nicht tun. Großvater ließ mich letzte Nacht die Deho-Formel aufsagen, und ich habe, glaube ich, die innere Stadt mit den zwei magnetischen Polen gesehen. Ich werde diese Pole aufsuchen, wenn die Erde befreit ist und ich nicht mit der Hoch-Nah-Formel durchkommen kann. Die aus der Luft haben mir am Sabbat gesagt, es werde noch Jahre dauern, bevor ich die Erde befreien kann. Und ich wette, Großvater wird dann tot sein. So muss ich alle Winkel der Ebenen und alle Formeln zwischen dem Ür und dem Ngr auswendig lernen. Die von draußen werden mir helfen, aber sie können nicht ohne menschliches Blut Form annehmen. Das Ding oben sieht aus, als würde es die richtige Gestalt bekommen. Ich kann es schon erkennen, wenn ich das Wurisch-Zeichen mache oder das Pulver des Ibn Ghazi darüber blase, dann schaut es beinahe aus wie sie auf dem Hügel zu Maeve. Das andere Gesicht wird sich vielleicht noch abnutzen. Ich wüsste zu gerne, wie ich aussehen werde, wenn die Erde befreit ist und es keine menschlichen Wesen mehr darauf gibt. Der mit Aklo Sabaoth kam, sagt, ich bekomme vielleicht eine andere Gestalt. Der Morgen fand Dr. Armitage in kaltem Angstschweiß und dem Wahnsinn überwacher Konzentration. Er war die ganze Nacht nicht von dem Manuskript gewichen und hatte, so schnell er nur konnte, den kryptischen Text entziffert. Nervös hatte er seiner Frau telefoniert. Er käme diese Nacht nicht heim, und als sie ihm von zu Hause ein Frühstück brachte, konnte er kaum einen Bissen herunterbringen. Den ganzen Tag hindurch las er, unterbrach sich nur dann und wann, wenn eine andere Anwendung des Schlüssels notwendig war. Man brachte ihm Lunch und Dinner, aber er stocherte daran nur herum. Gegen Mitternacht nickte er vor Erschöpfung ein, erwachte aber bald aus einem Gewirr von Nachtmaren, die beinahe so schauderhaft wie die Realität und die Bedrohung der menschlichen Existenz waren, die er aufgedeckt hatte. Am Morgen des 4. September bestanden Professor Rice und Dr. Morgan darauf, ihn zu sprechen, und aschgrau und zitternd verließen sie ihn. Diese Nacht legte er sich nieder, schlief aber nur unruhig. Am nächsten Tag, einem Mittwoch, war er schon wieder über dem Manuskript und machte sich Notizen über den entzifferten wie über den noch nicht entschlüsselten Text. In den frühen Morgenstunden dieser Nacht schlief er ein bisschen in seinem Arbeitsstuhl, machte sich aber noch kurz vor dem Morgengrauen wieder an die Arbeit. Am Abend, als die Dämmerung anbrach, beendete er seine furchtbare Lektüre und sank erschöpft in den Stuhl zurück. Seine Frau, die ihm sein Dinner brachte, fand ihn in halbkomatischem Zustand, aber er war noch genug bei klarem Bewusstsein, sie mit einem Schrei zu warnen, als er sah, dass ihre Blicke auf seine Notizen fielen. Mühsam erhob er sich, sammelte die beschriebenen Blätter und steckte sie in einen großen Umschlag, den er sogleich in seiner inneren Jackentasche verbarg. Er hatte noch genügend Kräfte, nach Hause zu wanken, bedurfte aber offensichtlich sofortiger ärztlicher Hilfe, dass nach Dr. Hartwell gerufen wurde. Als der Arzt ihn zu Bett brachte, murmelte er nur immer wieder vor sich hin: Aber was um Himmels Willen können wir nur tun? Dr. Armitage schlief, befand sich aber am nächsten Tag teilweise im Delirium. Er gab Hartwell keinerlei Erklärung, sagte aber in ruhigeren Augenblicken, er müsse dringend mit Rice und Morgan sprechen. Seine wilden Fantasien waren in der Tat erschreckend. Sie handelten von einem Wesen in einem vernagelten Farmgebäude, das um jeden Preis vernichtet werden müsse, und von irgendeinem Plan, nach dem die ganze menschliche Rasse mitsamt allem tierischen und pflanzlichen Leben durch eine schreckliche uralte Rasse aus anderen Dimensionen ausgelöscht werden solle. Er schrie auf, die Welt sei in Gefahr, weil die uralten Dinge sie von allem Menschlichen entkleiden und aus dem Sonnensystem und dem Kosmos der Materie in eine andere Ebene oder Phase der Unendlichkeit zerren wollten, aus der sie einst vor Vigintillionen von Äonen gestürzt sei. Dann rief er auch nach dem gefürchteten Necronomicon und der Dämonolatreia des Remigius, in denen er irgendeine Formel zu finden hoffte, die die Gefahr bannen sollte, von der er fantasierte. »Haltet sie auf! Haltet sie auf!« rief er. »Diese Whateleys wollten sie hereinlassen! Und das Schlimmste von allen lebt noch. Sagt Morgan und Rice, dass wir etwas unternehmen müssen. Es ist nicht ganz aussichtslos. Ich weiß, wie man das Pulver herstellt.« Es ist seit dem 2. August nicht mehr gefüttert worden, als Wilbur hier den Tod fand. Und unter diesen Umständen... Aber trotz seiner 73 Jahre besaß Armitage eine kräftige Konstitution. Und in der nächsten Nacht überschlief er seine Krankheit, ohne irgendein Fieber zu entwickeln. Am Samstag fühlte er sich imstande, zur Bibliothek hinüberzugehen und Rice und Morgan zu einer dringenden Unterredung zu bitten. Und den ganzen Nachmittag und Abend zermarterten sich die Männer ihr Hirn mit wildesten und verzweifeltsten Überlegungen. Seltene und schreckliche Bücher wurden bändeweise aus den Regalen und sicheren Schränken gezerrt, Diagramme und Formeln von verwirrender Menge in fieberhafter Eile herausgeschrieben. Zweifel konnte es keine geben. Alle drei hatten den Körper Wilbur Whateleys gesehen, wie er in einem Raum dieses Gebäudes auf dem Boden gelegen hatte. Und danach konnte keiner mehr von ihnen auch nur im geringsten das Tagebuch für die fantastische Ausgeburt eines Wahnsinnigen ansehen. Zunächst gingen die Meinungen darüber auseinander, ob man die Massachusetts State Police einschalten solle. Aber dann hielten sie es für besser, das nicht zu tun. Es ging hier um Dinge, die andere, die nicht Zeugen ihrer Auswirkungen gewesen waren, unmöglich glauben konnten. Das sollte sich noch im Verlauf der folgenden Untersuchungen zeigen. Spät in der Nacht trennten sich die drei, ohne einen bestimmten Plan entwickelt zu haben. Den ganzen Sonntag über war Armitage damit beschäftigt, Formeln zu vergleichen und Chemikalien zu mischen, die er sich aus dem Laboratorium der Universität beschafft hatte. Je mehr er über das teuflische Tagebuch nachsann, desto mehr neigte er dazu, zu zweifeln, ob man mit materiellen Kräften dieses Wesen vernichten könne, das Wilbur Whateley zurückgelassen hatte. Dieses erdbedrohende Ding, von dem er noch nicht wusste, dass es in einigen Stunden hervorbrechen und sich als Grauen von Dunwich einen Namen machen würde. Am Montag wiederholte sich das Gleiche wie am Sonntag. Denn das Problem erforderte unermüdliche Versuche und endloses Experimentieren. Weiteres Studieren in dem monströsen Tagebuch veranlasste ihn, seinen Plan mehrfach zu ändern. Und er wusste genau, dass bis zum Ende alles ungewiss sein würde. Bis Dienstag hatte er einen sorgfältigen Plan ausgearbeitet, wie vorzugehen sei. Und er glaubte, in einer Woche die Reise nach Dunwich wagen zu können. Dann, am Mittwoch, kam der große Schock. Unauffällig in einer Spalte des Arkham Advertiser stand ein kurzer Artikel der Associated Press, der sich darüber lustig machte, was für ein alle Fantasie übersteigendes Ungeheuer der geschmuggelte Whisky in Dunwich hervorgerufen hatte. Armitage fand halb betäubt zum Telefonhörer und verständigte Rice und Morgan. Sie berieten sich bis in die Nacht, und der nächste Tag war ein Wirbel von Vorbereitungen. Am Freitagmorgen machte sich Armitage, Rice und Morgan auf den Weg nach Dunwich und kamen etwa gegen 1 Uhr Mittag im Dorf an. Es war ein angenehmer Tag, aber selbst im strahlendsten Sonnenlicht schien versteckte Bedrohung und Unheil über den verfluchten Hügeln und den tiefen, schattendunklen Schluchten der heimgesuchten Gegend zu lasten. Hier und da zeichneten sich auf einem Berggipfel unheimliche Kreise steinerner Säulen gegen den Himmel ab. Aus den Mienen versteckter Furcht bei Osborns schlossen sie, dass sich etwas Furchtbares ereignet hatte, und sie erfuhren nur zu bald von der Vernichtung der Elmer Fry Farm und seiner Bewohner. Den ganzen Nachmittag fuhren sie im Ort umher. Sie fragten die Einheimischen über alles aus, was vorgefallen war, und immer quälender wurde ihre Angst, als sie mit eigenen Augen die düsteren Ruinen der Fry Farm sahen, die tärigen, klebrigen Spuren, die blasphemischen Abdrücke im Hof, die Verletzungen des verendeten Viehs und die gewaltigen Pfade niedergewalzter Vegetation an allen möglichen Stellen. Die Spur den Sentinel Hill hinauf und wieder hinunter hatte für Armitage unerhörte Bedeutung, und lange Zeit verbrachte er vor dem altarähnlichen Felsen auf dem Gipfel. Nachdem die Besucher erfahren hatten, dass einige Polizisten diesen Morgen aus Aylesbury herübergekommen waren, um dem Verschwinden der Frys nachzugehen, von dem sie durch Telefonanrufe wussten, beschlossen sie, die Beamten aufzusuchen und ihre Aufzeichnungen mit den ihren zu vergleichen, soweit das von Nutzen sein konnte. Das war jedoch leichter geplant als ausgeführt, denn nirgends war eine Spur der Polizisten zu entdecken. Sie waren zu fünft gewesen. Nun stand ihr Auto verlassen zwischen den Ruinen der Fry Farm. Die Einheimischen, die alle mit den Beamten gesprochen hatten, waren zuerst genauso ratlos wie Armitage und seine Begleiter. Dann kam dem alten Sam Hutchins plötzlich ein schrecklicher Gedanke. Er wurde blass, stieß Fred Farr an und deutete auf die dumpfe, dunkle Höhle, die da unter ihnen gähnte. »Oh Gott«, stieß er hervor, »ich habe sie doch gewarnt, in die Schlucht zu gehen. Ich hätte nie geglaubt, dass es jemand tun würde. Bei den Spuren, diesem Gestank und den Ziegenmelkern, die da unten Tag und Nacht kreischen. Kalte Furcht überlief die Männer aus dem Dorf und die Besucher. Und jeder schien instinktiv, unbewusst in die gleiche Richtung zu lauschen. Armitage, der sich nun dem Grauen selbst und seinen monströsen Auswirkungen gegenübersah, schauderte unter der Verantwortung, die er auf sich fühlte. In wenigen Stunden würde die Nacht hereinbrechen und die blasphemische Masse würde sich wieder in Bewegung setzen. Negotium per ambulans in tenebris. Der alte Bibliothekar wiederholte bei sich die Formel, die er auswendig wusste, und seine Finger krampften sich um den Zettel, auf dem die Gegenformel notiert war. Er prüfte noch einmal, ob seine Taschenlampe in Ordnung war. Rice, an seiner Seite, holte aus einem kleinen Koffer einen metallenen Zerstäuber, wie er zur Insektenvertilgung benutzt wird. Und Morgan packte seine Elefantenbüchse aus, auf die er trotz aller Warnungen, dass jede Waffe dieser Welt hier wirkungslos sei, vertraute. Armitage, der das schauderhafte Tagebuch gelesen hatte, wusste nur zu gut, auf was sie sich gefasst machen mussten. Aber er hütete sich, durch irgendwelche Andeutungen die Furcht der Farmer noch mehr zu steigern. Als die Dämmerung hereinbrach, machten sich die Einheimischen auf den Weg nach Hause. In aller Hast verbarrikadierten sie sich, obwohl doch offensichtlich menschliche Schlösser und Riegel einem Ding gegenüber machtlos waren, das Bäume knicken und Häuser eindrücken konnte, wenn es ihm gefiel. Sie schüttelten den Kopf, als sie erfuhren, dass die Fremden in den Fry-Ruinen bei der Schlucht wachen wollten, und als sie sie zurückließen, glaubten sie, wenig Hoffnung zu haben, die drei jemals lebend wieder zu erblicken. In dieser Nacht rumorte es in den Hügeln, und die Ziegenmelker kreischten bedrohlich. Gelegentlich trug der Wind aus der Cold Spring-Schlucht einen unbeschreiblichen Geruch in die träge Nachtluft, einen Gestank, wie ihn die drei Wissenschaftler bereits schon einmal bemerkt hatten, als sie sich über ein verendendes Ding beugten, das 15,5 Jahre für ein menschliches Wesen gegolten hatte. Aber das Grauen, auf das sie warteten, zeigte sich nicht. Was immer dort unten in der Schlucht lauerte, wartete seine Zeit ab. Der Morgen zog bleich herauf und die Geräusche der Nacht verstummten. Es war ein grauer, frostiger Tag und ab und zu nieselte es leicht. Immer schwerere Wolken schienen sich über den Hügeln im Nordwesten zu ballen. Die drei Männer aus Arkham waren unschlüssig, was sie tun sollten. Vor dem beginnenden Regen in einem der unzerstörten Nebengebäude geschützt, berieten sie sich, ob sie warten oder lieber die Initiative ergreifen und auf der Suche nach dem unaussprechlichen Monster in die Schlucht hinuntersteigen sollten. Der Regen wurde immer heftiger und in der Ferne vernahm man schwaches Donnern. Wetterleuchten begann und plötzlich zuckte direkt vor ihnen ein gespaltener Blitz auf, als sei er geradewegs in die verfluchte Schlucht gefahren. Der Himmel schwärzte sich und die drei Männer hofften, das Unwetter werde nur kurze Zeit anhalten. Es war immer noch grausig dunkel, als etwa eine Stunde später babylonisches Stimmgewirr von der Straße erklang. Im nächsten Augenblick wurde eine erschreckte Schar von über 12 Männern sichtbar, die durcheinander rannten, brüllten oder hysterisch wimmerten. Einer von ihnen keuchte fast unverständliche Worte hervor, und die Wissenschaftler fuhren in die Höhe, als sie die Zusammenhänge dahinter erkannten. »Oh mein Gott«, stieß er hervor, »es geht wieder um, und diesmal am helllichten Tag.« es ist hier, es bewegt sich in dieser Minute und nur Gott weiß, wann es über uns alle herfallen wird.« Er schnappte nach Luft und ein anderer sprach für ihn weiter. Ungefähr vor einer Stunde hörte Zeb Whateley das Telefon klingeln und es war Mrs. Corey, die Frau von George, die unten an der Kreuzung wohnt. Sie sagt, dass Luther, ihr Viehhüter, die Kühe gerade wegen des Unwetters heimtreiben wollte, als er sah, wie sich die Bäume am Eingang der Schlucht auf der hier entgegengesetzten Seite bewegten. Und er roch den gleichen fürchterlichen Gestank wie letzten Montag, als er die großen Spuren fand. Er sagt, er hat auch ein Rauschen gehört, lauter, als dass es die schwankenden Bäume und Büsche hätten sein können. Und mit einem Mal wurden die Bäume an der Straße zur Seite geknickt und irgendetwas stampfte und platschte durch den Schlamm. Aber stellen Sie sich vor, Luther sah überhaupt nichts, nur die sich biegenden Bäume und Sträucher. Dann hörte er weiter oben bei der Brücke ein Knarren und Schleifen, er schwört darauf, dass es Holz war, das knackt und splittert. Und die ganze Zeit über sieht er nichts. Und als sich das Schlurfen entfernt in Richtung der Whateley Farm und Sentinel Hill, hatte Luther die Nerven hinaufzugehen, wo es gewesen war, und den Boden zu betrachten. Da war nur Schlamm und Wasser. und der Himmel war schwarz und der Regen verwischte alle Spuren. Aber am Eingang der Schlucht, wo die Bäume sich bewegt hatten, waren noch einige der grässlichen Abdrücke, so groß wie Fässer. Dieselben, die er schon am Montag gesehen hatte. Hier unterbrach ihn der erste Sprecher aufgeregt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das war erst der Anfang. Sepp hier rief die Leute zusammen und alle hörten ihm zu, als plötzlich ein Anruf von Sid Bishop kam. Seine Haushälterin Sally starb fast vor Angst. Sie hatte gesehen, wie sich die Bäume an der Straße bogen und sagte, sie hörte ein tappendes Geräusch, das sich dem Haus näherte, wie ein schnaubender und stampfender Elefant. Und dann sprach sie plötzlich von einem furchtbaren Gestank. Und ihr Junge Chauncey habe aufgeschrien. Genau dasselbe habe er in den Whateley-Ruinen am Montagmorgen gerochen. Und die Hunde bellten und winselten wie verrückt. Und dann stieß sie einen entsetzlichen Schrei aus und sagte, die Scheune unten an der Straße wäre gerade eingedrückt worden, wie wenn der Sturm darüber hinweggefahren wäre. Nur war der Wind nicht heftig genug, um das fertig zu bringen. Und dann schrie sie wieder und sagte, der Holzzaun vor dem Hof sei niedergewalzt worden und sie sähen nicht wodurch. Dann hörten alle durch die Leitung Chauncey und den alten Sid Bishop durcheinander schreien. Und Sally kreischte, dass etwas Schweres das Haus getroffen habe, kein Blitz oder Ähnliches, sondern etwas Schweres, das sich immer wieder gegen die Mauern werfe, obwohl man draußen nichts erkennen könne. Und dann, das Entsetzen in den Mienen der Männer nahm immer mehr zu, und Armitage war so erschüttert, dass er kaum noch die Kraft fand, den Mann zum Weitersprechen aufzufordern. Und dann, Sally kreischte, zu Hilfe, das Haus stürzt ein! Und durch die Leitung hörten wir ein furchtbares Krachen und Geschrei, wie aus der Hölle. Wie damals, als es Elmer Frys Farm erwischte. Nur noch viel schlimmer. Der Mann schwieg. Und ein anderer aus der Gruppe ergriff das Wort. Das war alles. Nicht ein einziger Laut kam danach durch das Telefon. Nichts als Stille. Wir, die das mit angehört haben, holten sofort unsere Forts und Trecker heraus und riefen alle verfügbaren Männer im Dorf zusammen. Bei Corey trafen wir uns und sind jetzt hier, damit sie uns raten, was wir am besten tun sollen. Meiner Meinung nach ist das die Strafe des Himmels für unsere Schlechtigkeit, und keiner wird ihr entgehen. Armitage sah, dass jetzt gehandelt werden musste, und entschlossen wandte er sich an die verängstigten Bauern. »Wir müssen es verfolgen, Leute.« Er versuchte, seiner Stimme einen möglichst zuversichtlichen Klang zu geben. »Ich glaube, wir haben eine einzige Chance, es außer Gefecht zu setzen. Ihr wisst ja, dass die Whateleys Hexer waren. Nun, dieses Ding verdankt seine Existenz der Hexerei und kann nur durch dieselben Mittel besiegt werden. Ich bin im Besitz von Wilbur Whateleys Tagebuch und habe einige seiner alten seltsamen Bücher studiert. Und ich glaube, ich weiß jetzt die Zauberformel, die das Ding wieder verschwinden lässt.« Natürlich bin ich nicht ganz sicher, aber wir müssen unsere Chance nutzen. Es ist unsichtbar, damit habe ich gerechnet. Aber dieser Sprühapparat hier enthält ein Pulver, das es möglicherweise eine Sekunde lang sichtbar machen wird. Wir werden es ausprobieren. Das Ding ist grauenhaft, aber noch nicht so schlimm, wie es geworden wäre, hätte Wilbur länger gelebt. Wir werden nie erfahren, was dadurch der Welt erspart blieb. Nun stehen wir nur diesem Wesen gegenüber, und es kann sich nicht vermehren. Es kann aber entsetzliches Unheil anrichten, und wir dürfen keinen Augenblick zögern, die Menschheit davon zu befreien. Wir müssen ihm folgen, am besten von da aus, wo es eben gewütet hat. Einer müsste uns führen, ich kenne mich hier nicht sehr gut aus, und es gibt bestimmt eine Abkürzung. Na, wie ist es damit? Die Männer scharrten verlegen mit den Füßen. Dann zeigte Earl Sawyer mit seinem schmutzigen Finger in den ständig nachlassenden Regen. »Ich glaube, am schnellsten kommen Sie hier über die untere Weide zu St. Bishop hinüber, über die Brücke und Carriers Felder und das Wäldchen wieder hoch. Dann sind Sie auf der Straße, ganz nah bei St.« Armitage, Rice und Morgan machten sich in der angegebenen Richtung auf den Weg. Die meisten Einheimischen folgten ihnen in einigem Abstand. Der Himmel lichtete sich, und es sah so aus, als habe sich der Sturm ausgetobt. Als Armitage versehentlich die falsche Richtung einschlug, machte ihn Joe Osborne darauf aufmerksam und führte nun selbst. Mut und Vertrauen wuchsen. Schließlich kamen sie auf einen schlammigen Weg heraus. Die Sonne brach gerade durch die Wolken. Sie befanden sich ein wenig oberhalb der Bishop Farm, und geknickte Bäume und schauderhafte, unverwechselbare Spuren zeigten nur zu deutlich, was sich hier entlang bewegt hatte. Nur wenige Augenblicke hielten sie sich in den Ruinen hinter der Wegbiegung auf. Es war eine Wiederholung des Fry-Falles. Nichts Lebendes oder Totes konnte in dem geborstenen Gerippe entdeckt werden, das einst Bishops Wohngebäude und Scheune gewesen war. Niemand wollte länger als nötig in diesem Gestank und Ekel verweilen, und sie wandten sich bald der schrecklichen Fährte zu, die an den Trümmern der Wakely Farm vorbei den altargekrönten Sentinel Hill hinaufging. Als die Männer an die Stelle kamen, wo Wilbur Whately gehaust hatte, schauderte ihn, und wieder mischte sich Beklemmung in ihren Jagdeifer. Es war beileibe kein Spaß, ein Ding aufzuspüren, das groß wie ein Haus ist, das man nicht sehen kann und das dabei die Bösartigkeit eines Dämons besitzt. Am Fuß des Sentinel Hill verließen die Abdrücke den Weg und den Pfad entlang, den das Monster zuvor zum Hügel und zurückgenommen hatte, waren frische Spuren geknickter, verfilzter Vegetation. Armitage holte aus seiner Tasche ein kleines Fernrohr von beachtlicher Sehschärfe und suchte damit den grünbewachsenen Steilhang des Hügels ab. Dann reichte er es Morgan, der bessere Augen hatte. Morgan blickte nur kurz hindurch, dann schrie er leise auf und gab das Glas an Earl Sawyer weiter, wobei er mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle des Hangs wies. Sawyer, der wie die meisten nicht mit optischen Geräten umgehen konnte, fummelte zunächst etwas ungeschickt herum, dann schließlich gelang es ihm mit Armitages Hilfe, die Gläser scharf einzustellen. Sein Aufschrei war weniger beherrscht als der Morgens. »Ein mächtiger Gott! Das Gras und die Büsche bewegen sich. Es geht hinauf, ganz langsam, kriecht. Gleich ist es oben, weiß der Himmel, was es dort will.« Panik verbreitete sich unter den Männern. Es war eine Sache, ein namenloses Wesen zu jagen, aber eine ganz andere, es auch zu finden. Jeder fühlte sich Erscheinungsformen der Natur gegenüber, die absolut verboten waren und ganz außerhalb gesunder menschlicher Erfahrung lagen. Schließlich kletterten die drei Männer aus Arkham, der alte weißbärtige Dr. Armitage, der untersetzte eisengraue Professor Rice und der hagere junge Dr. Morgan, allein den Hügel hinauf. Das Fernrohr hatten sie der verängstigten Schar auf der Straße zurückgelassen, nachdem sie geduldig erklärt hatten, wie es einzustellen sei. Und als sie hochstiegen, wurden sie aufs Schärfste von unten beobachtet, wo das Teleskop von Hand zu Hand ging. Der Anstieg war hart, und Armitage musste mehr als einmal die Hilfe seiner Freunde in Anspruch nehmen. Weit über der sich hocharbeitenden Gruppe bewegte sich das höllische Wesen mit schneckengleicher Bedächtigkeit durch das krachende Gehölz. Bald zeigte sich, dass die Verfolger schneller waren. Curtis Whately hatte gerade das Glas, als die drei Wissenschaftler plötzlich von dem Pfad abwichen. Er berichtete den anderen, dass die drei Männer offensichtlich einen kleinen Seitengipfel zu erreichen suchten, der beträchtlich über der Stelle lag, wo sich im Augenblick das Gesträuch bewegte. Diese Vermutung stellte sich als richtig heraus. Sie beobachteten die drei, wie sie die Anhöhe erreichten, kurz nachdem die unsichtbare Blasphemie darunter vorbeigeglitten war. Dann rief Wesley Corey, der das Glas übernommen hatte, dass Armitage sich an dem Sprühapparat zu schaffen mache, den Reis hielt, und dass gleich irgendetwas geschehen werde. Den Männern wurde unbehaglich zumute. Sie erinnerten sich, dass dieses Gerät dem unsichtbaren Grauen einen Augenblick lang Gestalt verleihen sollte. Zwei oder drei von ihnen schlossen die Augen, aber Curtis Whately griff beherzt nach dem Fernglas und starrte angestrengt hindurch. Er sah, dass Rice von seiner äußerst günstigen Position den Sprüher mit dem wirksamen Pulver mit den besten Aussichten auf Erfolg bedienen konnte. Die nicht durch das Fernglas schauten, sahen für eine Sekunde lang unter der Bergkuppe eine graue Wolke, eine Wolke von der Größe eines mehrstöckigen Hauses. Curtis, der das Teleskop in den Händen hielt, ließ es mit einem schrillen Aufschrei in den knöcheltiefen Schlamm fallen. Er taumelte und wäre zu Boden gestürzt, hätten nicht zwei oder drei der Umstehenden ihn gehalten und gestützt. Er gab nur halblautes Stöhnen von sich. »Oh, oh großer Gott, es...« Die anderen bestürmten ihn mit Fragen, und nur Henry Wheeler dachte daran, das Glas aufzuheben und vom Schmutz zu befreien. Curtis war noch halb betäubt, und selbst unzusammenhängende Antworten überstiegen fast seine Kräfte. »Größer als eine Scheune. Besteht nur aus Fäden, die sich winden. Das ganze Ding sieht aus wie ein Ei, nur viel größer, mit dutzenden Beinen, die wie Fässer sind. Nichts daran ist massiv, alles eine weiche Masse, zusammengeschnürte, bewegliche Fäden. Und Überall große hervorquellende Augen. 10 oder 20 Münder oder Rüssel, so groß wie Ofenrohre, kommen an allen Seiten heraus und bewegen sich ständig, öffnen und schließen sich ganz, ganz grau mit blauen oder violetten Ringen und Gott im Himmel, dieses halbe Gesicht obendrauf. Diese letzte Schilderung war einfach zu viel für den armen Curtis und er brach zusammen, bevor er noch ein Wort hinzufügen konnte. Fred Farr und Will Hutchins trugen ihn an den Straßenrand und betteten ihn ins feuchte Gras. Henry Wheeler richtete mit zitternden Händen das Fernglas auf den Berg. Er konnte 3 winzige Gestalten erkennen, die allem Anschein nach, so schnell es der steile Anstieg erlaubte, zum Gipfel hasteten. Nur die 3, sonst nichts. Dann vernahmen alle einen ungewöhnlichen Lärm, der aus der Schlucht und aus dem Unterholz des Sentinel Hill kam. Es war das Kreischen zahlloser Ziegenmelker, und in ihrem schrillen Chor schien ein Unterton von gespannter, böser Erwartung verborgen zu sein. Nun übernahm Earl Sawyer das Glas und berichtete, die 3 befänden sich jetzt oben auf der Kuppe, auf gleicher Höhe mit dem steinernen Altar, aber ein gutes Stück davon entfernt. Der eine von ihnen, sagte er, schien die Hände über dem Kopf in rhythmischen Abständen zu heben, und sie hörten dabei in der Ferne ein schwaches Geräusch, als begleite er diese Bewegungen mit lautem Gesang. Die geisterhafte Silhouette drüben auf dem Gipfel muss unglaublich grotesk und eindrucksvoll ausgesehen haben, aber keiner der Beobachter war augenblicklich in der Stimmung für ästhetischen Genuss. »Ich wette, jetzt singt er die Formel«, flüsterte Wheeler, als er wieder nach dem Teleskop griff. Die Ziegenmelker schrien wie wahnsinnig, in einem seltsamen, unregelmäßigen Rhythmus, der ganz verschieden von dem des Rituals auf dem Berge war. Plötzlich schien das Strahlen der Sonne schwächer zu werden, obwohl keine Wolken aufgezogen waren. Es war ein sehr merkwürdiges Phänomen, und alle mussten es bemerken. Ein Grollen schien aus den Hügeln zu tönen und mischte sich furchterregend mit einem ähnlichen Rumoren, das offensichtlich vom Himmel kam. Blitze zuckten hoch oben auf, und der erstaunte Haufen sah sich vergeblich nach den Anzeichen eines Sturms um. Die Stimmen der 3 Männer aus Arkham waren jetzt deutlich zu vernehmen, und Wheeler erkannte durch das Glas, dass sie alle ihre Arme unter rhythmischen Gesängen hoben und senkten. Von einer entfernten Farm drang das rasende Gebell der Hunde. Das Tageslicht veränderte sich immer mehr. Die Menge starrte verwundert auf den Horizont. Ein violettes Dunkel, das nichts als eine spektrische Verstärkung des Blaus war, lastete über den rumorenden Hügeln. Dann zuckte wieder ein Blitz hervor, dieses Mal heller als zuvor, und die Männer glaubten, um die Altarfläche etwas wie Nebel erkannt zu haben. Niemand hatte jedoch in diesem Augenblick durch das Fernglas geschaut. Die Ziegenmelker fuhren mit ihrem unregelmäßigen Kreischen fort, und die Männer aus Dunwich stemmten sich in hellwachem Zustand gegen eine unbekannte Bedrohung, mit der die Atmosphäre überladen schien. Ganz plötzlich erklangen diese tiefen, heiseren, krächzenden Laute, die keiner der Männer je vergessen wird, der sie hörte. Sie drangen aus keiner menschlichen Kehle, denn die Stimmbänder eines Menschen können nicht solche akustischen Perversionen hervorbringen. Man hätte eher annehmen können, sie kämen aus der Schlucht, wäre ihr Ursprung nicht so eindeutig der Altarstein auf dem Gipfel gewesen. Eigentlich waren sie kaum Töne zu nennen. Ihr furchtbares, basstiefes Timbre sprach viel empfindlichere, dunkle Teile des Bewusstseins an als das Ohr. Und doch muss man es tun, denn sie hatten zweifellos die vage Gestalt halbartikulierter Wörter. Sie waren laut, so laut wie das Grollen und das Donnern, durch das sie hallten. Und doch kamen sie von keinem sichtbaren Wesen. Und da die Vorstellungskraft eine mutmaßliche Quelle für die Welt der unsichtbaren Wesen nahelegt, drängten sich die Männer am Fuß des Berges in Erwartung eines vernichtenden Schlages noch enger zusammen. »Ignai! Ignai! Tüftelkrinka! Joxotot!« klang das grauenhafte Krächzen aus dem Raum. »Ümting! Grinkda!« Hier schienen die Impulse zu stocken, als spiele sich ein giftiger psychischer Kampf ab. Henry Wheeler starrte durch das Fernglas, sah aber nichts als die 3 grotesken Silhouetten auf dem Gipfel, die wie rasend ihre Arme in seltsamen Bewegungen hoben und senkten, als ihre Beschwörung sich dem Höhepunkt näherte. Aus welchen schwarzen Abgründen acharontischer Furcht oder Gefühle, aus welchen unergründlichen Strudeln außerkosmischen Bewusstseins oder dunkler, lang verborgener Vererbung mochte dieses halb artikulierte, donnergleiche Krächzen herausgelockt sein. Jetzt ertönte es wieder laut und klar in völliger, äußerster, letzter Raserei. Hey, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Hilfe, Hilfe, Vater, Vater, Ioxodot. Aber nichts mehr folgte. Die bleiche Gruppe auf der Straße, der es vor diesen zweifellos englischen Silben im Kopf wirbelte, die sich kehlig und donnernd von der furchtbaren Leere neben diesem ekelhaften Felsaltar entluden, sollte niemals wieder solche Laute vernehmen. Stattdessen fuhren sie unter der schauerlichen Antwort der Hügel zusammen, einem betäubenden, erschütternden Krachen, das aus dem Erdinneren oder vom Himmel kommen mochte. Keiner hätte sagen können, woher. Ein einziger Blitzstrahl schoss aus dem purpurfarbenen Zenit auf den Altarstein nieder und eine gewaltige Flutwelle unsichtbarer Kräfte und unbeschreiblichen Gestanks ergoss sich von dem Hügel über das ganze Land. Bäume, Gras und Unterholz wurden förmlich in Wahnsinn gepeitscht und die erschreckte Menge am Fuß des Berges, die der tödliche Geruch beinahe erstickte, riss es fast um. Hunde heulten in der Ferne, grünes Gras und Blätter verwelkten in ein seltsam ungesundes Gelbgrau und über Felder und Wald wurden die Körper toter Ziegenmelker geschleudert. Der Gestank verflog rasch, aber die Vegetation erholte sich nie wieder. Bis zum heutigen Tag liegt etwas Kränkliches und Unheiliges um die Pflanzen dieses furchterregenden Berges. Curtis Whately gewann gerade das Bewusstsein zurück, als die Männer aus Arkham in hellem und ungetrübtem Sonnenlicht langsam den Berg herabkamen. Sie waren ernst und still und schienen von Erinnerungen und Reflexionen erschüttert. Als Antwort auf ein Durcheinander von Fragen schüttelten sie nur den Kopf und bestätigten nur die ungeheuer wichtige Tatsache. »Das Ding wird nie wiederkommen«, sagte Armitage. Es hat sich in das aufgelöst, woraus es ursprünglich bestand. Und es wird nie wieder existieren. Es stellte eine Unmöglichkeit in einer normalen Welt dar. Nur ein winziger Bruchteil bestand aus Materie, so wie wir sie verstehen. Es war wie sein Vater. Und der größte Teil von ihm ist in unbestimmte Bereiche und Dimensionen außerhalb unseres stofflichen Universums zu ihm zurückgekehrt. In nebelhafte Abgründe, aus denen nur die verfluchtesten Beschwörungen menschlicher Blasphemie es für einen Augenblick auf die Hügel herausrufen konnten. Einen Moment lang herrschte Schweigen, und in dieser Pause begann der verwirrte Geist des armen Curtis Whately den Faden wieder aufzunehmen. Er griff sich stöhnend mit beiden Händen an den Kopf. Seine Erinnerung setzte anscheinend da wieder ein, wo sie abgebrochen war, und das Grauen, das ihn niedergeworfen hatte, brach von neuem auf ihn los. Oh mein Gott, dieses halbe Gesicht, obendrauf, dieses Gesicht mit den roten Augen und dem krausen Haar eines Albino und ohne Kinn, wie die Whately's. Es war ein Tintenfisch, ein Tausendfüßler, eine Art Spinne. Aber obendrauf war das halbe Gesicht eines Menschen, das sah aus wie einer der Hexen Whately's. Nur war es 100-mal größer. Er schwieg erschöpft, als die Männer um ihn herum ihn in Verwirrung anblickten, hinter der sich neue Furcht verbarg. Der alte Zebulon Whately, der sich zerstreut an Dinge erinnerte, über die bis jetzt kein Mensch gesprochen hatte, unterbrach die Stille. »Es ist jetzt 15 Jahre her«, begann er, »dass der alte Whately gesagt hat, wir würden eines Tages ein Kind von der Lavinia den Namen seines Vaters von Sentinel Hill rufen hören.« Aber Joe Osborne unterbrach ihn, um die Wissenschaftler aus Arkham weiter auszufragen. »Was war es denn nun? Und wie konnte es der junge Hexen Whately aus der Luft auf die Erde rufen?« Armitage wählte seine Worte sehr sorgfältig. »Es war... Nun, es bestand zum größten Teil aus einer Kraft, die nicht in unseren Teil des Alls gehört. Eine Art Kraft, deren Wirkung, Wachstum und Form anderen als unseren Naturgesetzen unterworfen ist. Wir dürfen niemals diese Dinge von draußen zu uns rufen. Und nur sehr gottlose Menschen und sehr verruchte Kulte haben es je versucht. Ein Teil von ihnen steckt in Wilbur Whately selbst. Genug, ihn zu einem Teufel und frühreifen Ungeheuer zu machen und ihm ein schreckliches Aussehen zu geben. Ich werde sein verfluchtes Tagebuch verbrennen. Und wenn ihr klug seid, sprengt ihr diesen Felsaltar in die Höhe und reißt alle Steinsäulen auf den anderen Hügeln herunter. Dinge wie diese brachten die Wesen zu uns, mit denen diese Whately's in Verbindung standen. Wesen, die sie bewusst hereinlassen wollten, damit sie die Menschen vernichteten und die Erde in namenlose Dimensionen zu unbeschreiblichen Zwecken hinüberziehen wollten. Was aber dieses Wesen betrifft, das wir gerade zurückgeschickt haben, die Whately's zogen es auf, weil es eine fürchterliche Rolle in ihren Plänen spielen sollte. Es wuchs aus demselben Grund so schnell, aus dem Wilbur so rasch in die Höhe schoss, aber es überflügelte ihn, weil es mehr von dieser äußeren Welt in sich hatte. Ihr braucht nicht zu fragen, wie Wilbur es aus der Luft rief. Er rief es nicht herunter. Es war sein Zwillingsbruder, aber dem Vater ähnlicher als er.